18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und heute haben wir uns einen großen Teller Spaghetti angerichtet und hoffen drauf, dass uns irgendein Extremist beliebiger Richtung aus der Brust bricht, während wir diesen Teller verspeisen. Heute haben wir den Taxi mal wieder da. Der Mond hat sich zu uns gesellt. Der Abel ist natürlich auch da. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ja, dann bastel ich immer noch mal kurz rum, dass wir gleich unsere Einblendung haben. Und dann, okay, ist eingeblendet. Hey, wer ist denn das? Ein Gartenzwerg. Fast. Garten, ein das ist das wahre Garten. Gesicht des Donald Trump natürlich, wie jeder weiß. Donald Trump verkleidet sich gerne als Geist. Aber genau. Wenn es doch das wahre Gesicht ist, warum trägt der Herr da so eine Maske, so eine Kapuze? Naja, es hat das wahre Gesicht. Und müsste da nicht der Stürmer stehen, statt der Spiegel? Vielleicht. Er erschreckt halt gerne Leute. Ja, wir hören ja immer so viel davon, dass im Internet die Sitten verrohen und dass da der Hass regiert und Leuten irgendwas angedichtet wird. Der Frau Künast zum Beispiel. Aber einfach mal einem Präsidenten eines anderen Staates die Insignien von einer rassistischen Terrorgruppe überziehen, ist natürlich komplett A-okay nach den Verhaltensregeln, habe ich das Gefühl. Das ist ja keine Satire. Ist das Satire? Ist es Satire, wenn man es wirklich so meint? Ja, gute Frage. Eine Satire zeichnet sich eigentlich durch eine Pointe aus und die fehlt halt irgendwie. Ich meine, in Deutschland hast du halt auch die negativste Berichterstattung über Trump, so generell überall. Bei uns ist ja sogar Putin beliebter wie der Trump. Und so ein Cover weiß halt auch nicht so genau. Ich meine, der Spiegel, wir wissen ja alle, dass es eine ehemalige Zeitung ist, die jetzt, ich weiß nicht, dabei ist, langsam tot zu sterben, aber irgendwie, ich weiß nicht. So. Ja. Weißt du? Ja, also wenn man dieses Cover hier mit den Covern von Magazinen im englischsprachigen Bereich vergleicht, dann merkt man schon so eine gewisse Konsistenz in der Wahl der Symbolik. Also ich glaube, es war zum Beispiel in der New York Times genauso, dass er dort mit Ku Klux Klan Kapuze abgelichtet, also nicht abgelichtet, aber halt auf dem Cover zu sehen war. Und ja, ich weiß ja nicht, wie hörig der Spiegel ist, aber das scheint wieder so ein Narrativ zu sein. Und wir sollen jetzt quasi alle glauben, weil der Herr Donald Trump sich für Gewalt von allen Seiten, also sich gegen Gewalt von allen Seiten ausgesprochen hat, würde er damit Gewalt von rechts relativieren und mit dem Ku Klux Klan Hand in Hand einhergehen. Ja, außerdem, also auch diese ganzen Rückschlüsse, die daraus gezogen wurden aus seiner Rede, die sind halt Quark. Also kompletter Bullshit, weil wenn man sich die Rede anhört, und ich habe mir die mittlerweile gegeben, er sagt da so Sachen wie, dass dieser Aufmarsch halt weil gewesen wäre, also irgendwie, keine Ahnung, wie sich das richtig übersetzt, aber halt eben, dass er das halt verdammt und hateful war auch eins von den Worten, die er benutzt hat, um die Leute zu beschreiben. Also jetzt hier halt diese Hitlergruß-Menschen da. Und da jetzt irgendwie drauf zu kommen, auf Ku Klux Klan, er ist ein Ku Klux Klan-Sympathisant, das ist einfach vollkommener Bullshit. Und mal wieder eine Bankrotterklärung für alle Leute, die das so hingedreht haben. Sie stützen diese Aussage ja darauf, dass halt quasi David Duke, der ehemalige Grand Wizard des Ku Klux Klan, sich für Trump ausgesprochen hat. Ja, aber ja, ich sag mal, seine Unterstützer sucht man sich ja nicht aus. Ja. Ja, eben, die Nummer hatten wir ja quasi schon durch im Wahlkampf, wo sie gemeint haben, so, ja, aber David Duke hat gesagt, er findet sie gut. Und dann hat er irgendwie gemeint, so, naja, wenn er das sagt, und dann irgendwie zwei Monate später, nachdem sich alle Leute darüber aufgeregt haben, hat er dann auch irgendwas gesagt, so nach dem Motto, so, nee, ich stimme da nicht mit dem überein und so und bla. Ich frage mich auch, wo die ganzen Leute sind, die sich damals aufgeregt haben, als die griechischen Zeitungen Frau Merkel in SS-Uniform gedruckt haben oder mit Bart. Ja, aber Merkel gehört ja zu den Guten. Das hier auch nicht. Ja, aber Merkel gehört ja zu den Guten, ne? Es ist ja, du hast ja in dieser ganzen weltpolitischen Geschichte momentan hast du ja eine ganz eindeutige Lagerbildung, wo die Guten und wo die Bösen sind. Und sowas hilft halt einfach auch dabei, sich selbst auch auf der richtigen Achse einzuordnen. Also ich glaube, das ist ja nicht nur, was hinter diesem Cover steht, ist ja nicht nur, er ist böse, ne, aber immer dadurch, dass du den anderen zum Bösen machst, machst du dich ja auch zum Guten. Und das ist ja das Narrativ, was wir allgemein in der deutschen Presselandschaft haben, seit 2015. Wir sind so unglaublich gut und alle anderen sind so unglaublich hängen geblieben und böse. Hm. Diese Arroganz, ja. Ja. Aber nochmal, um nochmal auf den Wahlkampf zurückzukommen, ne? Ich meine, dieses Argument ist eh, ich weiß nicht, du kannst ja auch genauso gut sagen, ja, aber die Hillary, ja, die hat ja auch irgendwie da so einen Willkommenskuss von Robert Byrd bekommen, ja. Der war ja auch Mitglied des Ku Klux Klan, da hat keine Sau drüber berichtet. Also man merkt hier schon wieder, dass hier quasi die Rosinen rausgepickt wurden, ja. Ja, die Hillary hat doch diesen Typen doch auch als ihren Mentor bezeichnet. Als ja, Jüngere. Genau. Ich glaube, der war nämlich auch irgendwie Abgeordneter für die Demokraten. Und überhaupt, was ja viele Leute in Europa auch nicht wissen, diese Sklavereigeschichte in Amerika, die Demokraten waren dafür und die Republikaner haben sich ja gegründet und waren dann dagegen. Ja, und der also, Ku Klux Klan, ja. Der war übrigens lange, lange Zeit Fan der Demokraten, ja, der frühen Demokraten. Ja, ich glaube, haben die sich nicht irgendwie so abgespalten und weil die aus halt dem einen Teil wurden quasi die Democrats und die anderen wurden Ku Klux Klan oder nee, so? Nee, den Demokraten gab es schon vorher. Das ist ja die ältere von den beiden, von den großen Parteien in Amerika. Es gab noch so ein paar mehr, aber die sind halt alle irgendwann verschwunden und die Demokraten, die Republikaner sind halt übrig geblieben. Ja, das ist dann von diesem mehr auf der Straße was machen, ist das dann später eher in die Wahlkabine gegangen. Da hat man dann halt an der richtigen Stelle sein brennendes Kreuz gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, die Demokraten waren für Sklaverei. Also, das muss man ganz klar so sagen. Damals. Ja, aber was ich auch irgendwie nicht so ganz verstehe, ist, warum jetzt da drüben dann so diese Geschichte so um sich greift. Das ist ja nach Charlottesville sind ja auf einmal, ich glaube, in Baltimore Statuen verschwunden und ja. Also wirklich über Nacht, dass die Bürgermeisterin gesagt hat, sie kann nicht anders, als die entfernen zu lassen, wegen Charlottesville so ungefähr, weil das ja ganz schrecklich Zwietracht sät, wenn die da sind. Nur in Charlottesville war es ja auch so, dass die Zwietracht entstanden ist, weil diese eine doofe Statue dann nicht mehr war. Ja, also, ist halt Kulturrevolution light, ne? Also, man bringt halt keine Leute um hier so, ne? Aber ansonsten halt radikal. Also, ja, man nimmt ihn nur jede Möglichkeit zur Identifikation weg, so, weißt du? Du hast den Spaß auch in Deutschland hier auch, wenn wieder mal irgendwo ein Straßenname geändert werden soll, ja, weil irgendwie die Grünen sagen, also so darf aber eine Straße nicht mehr heißen. Oder ne? Wenn, da musst du gar nicht so weit greifen. Wir hatten doch erst vor kurzem so ein Debakel, dass bei der Bundeswehr noch in irgendeiner Kaserne ein altes Bild von, war das Helmut Schmidt oder so? Naja, in Wehrmachtsuniform. Genau, in Wehrmachtsuniform. Ja, genau. Und das muss weg, das ist rechts. Inzwischen hängt es ja wieder da, weil irgendwie mir ein Licht aufgegangen ist. Ja, gut, weil genau dieses Ding mit der Identifizierung, also da würde ich dann halt schon sagen, dass das eigentlich legitim dann wäre, wenn es wirklich um die Identifizierung geht, weil identifizieren brauchen sich die Leute dann eigentlich nicht mit irgendwelchen Südstaaten generieren. Aber willst du es ihnen denn verbieten? Es gibt doch in Deutschland auch noch eine gewisse Menge Leute, die den Kaiser gerne wieder hätte. Willst du denen nicht verbieten? Ja, nein, es geht nicht ums Verbieten, aber das ist halt wieder so, wenn du dich in diese Debatte reindrängen lässt, ne, das ist genauso ein Problem, was wir am Mittwoch irgendwie auch ein bisschen hatten, dann stehst du halt dumm da. Also ich würde einfach das Prinzip sagen, dass diese Sachen immer Teil der Geschichte sind und dass man sie halt nicht ausblenden sollte. Und dann sollen sich halt die Leute darüber vorstellen. Guck mal, du kannst ja auch wirklich schlimmen Sachen werden ja in den meisten Ländern entfernt. Sagen wir mal Hussein im Irak nach dem Sturz oder die Hitler-Sachen bei uns nach dem Sturz. In Italien lässt man manches auch stehen, verstehe ich nicht so ganz, aber eigentlich, solche Sachen werden ja entsorgt. Das, was stehen bleibt, ist historisch. Ja. Und wenn es irgendwie ein gewisses Alter überschritten hat, finde ich, sollte man es nicht mehr abreißen. Da kann man immer noch, wenn man will, kann man ein Pavillon drumherum bauen und ein Aufklärungszentrum reinbauen. Oder wie auch immer. Oder kann daneben eine Statue stellen für die Opfer von diesem Menschen. Und kann da so drauf hinweisen, aber abreißen und wegmachen, das erinnert mich halt wieder böse an 1984. Ich finde es halt einfach ulkig, wie dann dieselben Leute die auf der einen Seite sagen, naja, der Martin Luther, natürlich war der nicht so ganz sauber. Ne? Und Karl Marx, ja gut, da hat er mal ein paar antisemitische Briefe geschrieben. Ne? Aber das muss man alles im Kontext sehen und in der Zeit und bla bla bla. Ne? Das sind dieselben Leute, die dann aber sagen, nee, aber Statuen und Straßennamen von allen, die uns nicht passen, das muss weg, das kann man nicht auseinanderklamüsentieren. Ja. Ja gut, anders kannst du ja anders kannst du das ja gar nicht vor dir rechtfertigen, ja, weil wenn du konsequent wärst, würdest du sagen, ja, okay, gut, beides weg oder beides da lassen. Ne? Es gibt da ja auch noch andere Leute, die Sachen kaputt machen, weil sie sie für böse halten. Also die verurteilen wir im Normalfall, wenn sie in Palmyra mal wieder einen Tempel gesprengt haben oder so. Weil wir halt der Meinung sind, auch wenn damals die Annahmen des gäbe Götter etc. irrig waren, sind die Tempel halt doch ein Zeugnis von dem, was unserer Menschheit so passiert ist. Und deswegen wollen wir es erhalten. Und das kann man mit allem so machen. Auch, ich meine, wir haben auch in Dachau, in Buchenwald und in Auschwitz Gedenkstätten. Die sind auch da. Ja, es ist vor allem auch bei so einer Statue von General Ely. Ich glaube, irgendwer hat es letzte Woche schon gesagt, so für manche Menschen steht das halt auch einfach für andere Sachen. So Sachen wie Aufopferung oder Pflichtbewusstsein. Und es gibt auch Leute in den Südstaaten, die sagen, da ging es für uns nicht primär, also klar, von denen lebt keiner mehr, aber die halt sagen, so der Sinn dahinter war halt nicht primär zu sagen, oh mein Gott, wir wollen unbedingt schwarze Menschen versklaven, sondern dass es halt auch einfach so ein gewisses Recht auf Selbstbestimmung war und so weiter, ist alles Geschichte und ich will das auch nicht da jetzt eine von beiden Seiten unterstützen, aber es ist halt schon definitiv so, dass da unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sachen fühlen. Ja. Und dann halt immer eine Gefühlswelt als die Ware zu deklarieren und zu sagen, so haben wir das zu sehen, naja, das finde ich merkwürdig. Und wir sehen das ja auch in Polen, wo jetzt provokativ Denkmäler abgeräumt werden sollen für die Rote Armee. Da kann man natürlich auch gespaltener Meinung sein. Viele Polen haben unter der Roten Armee gelitten. Auf der anderen Seite war es aber die Armee, die das Land befreit hat, auch bis zu einem gewissen Grad von den Nazis. Darf man den Tod dieser Soldaten oder darf man das Mahnmal wegmachen, weil danach was Schlimmes passiert ist? Ich weiß es nicht. Es ist, also, ist halt eine Sache, wenn halt eine gesellschaftliche Debatte darüber geführt wird und man am Ende halt irgendwie merkt, okay, die Stimmung in der Gesellschaft tendiert ganz eindeutig in eine Meinung. Warum sollte man das dann nicht machen? Aber es ist halt hier, in dem Fall ist es halt definitiv nicht gegeben. Und es ist auch in irgendwelchen Fällen nicht gegeben, wo, ich müsste es nochmal raussuchen, wo es war, aber irgendwo in Niedersachsen sollte eine Kaserne umbenannt werden, weil da irgend so einer von den Grünen rumgestänkert hat. Und alle haben gesagt, wir wollen das nicht. Und dann wurde es irgendwie trotzdem gemacht. Und das ist dann nicht in Ordnung. Weißt du, wenn dann diskutiert wird und alle bringen sich ein und am Ende wird gesagt so, hey, ja komm, ob wir jetzt hier wirklich noch eine Statue von dem stehen haben müssen, ich glaube nicht, dann ist es ja in Ordnung, aber man muss halt wenigstens vernünftig drüber reden. Ja, in den USA hast du ja eine repräsentative Umfrage, bei der halt rauskommt, dass der überwiegende Anteil der Bevölkerung okay ist mit den Statuen und sie nicht entfernen möchte. Ja, eben, also ich meine, die Leute hängen sich da ja auch noch halt die Südstaatenfahne überall hin. Ne? Für manche ist das halt auch einfach nur so ein, naja, das ist halt irgendwie so einer von diesen Sachen irgendwie, wo man halt dazugehört, ne? Also jetzt quasi in die Stadt. Die Stadt ist ein Staatensymbol, die verbinden Freiheit damit, weißt du? Die Stadt, in der du lebst halt eben und dann kommt halt irgendwie so der Staat und dann kommt halt vielleicht noch irgendwie so dieser Südstaatenverbund irgendwie und dann kommt dann irgendwie Amerika, ne? Also... Ja, und außerdem, was die Leute halt auch immer nicht kapiert haben, die sich, weil das war nämlich vor, ich glaube, einem Jahr oder so schon mal irgendwie Thema mit der Südstaatenfahne, dass man die irgendwie verbieten lassen sollte oder so, haben so ein paar Journalisten behauptet. Und da muss man halt ganz klar sagen, Leute, wenn euch das stört, dass diese Fahne irgendwie für Sklaverei gestanden hat, dann müsst ihr die normale Amerika-Fahne halt eben auch verbieten, weil die halt auch für Sklaverei gestanden. Zwar ein bisschen weniger lange, aber... Also quasi ein bisschen früher aufgehört dafür zu stehen, aber halt auch mal dafür gestanden. Also, ja, ist halt alles same, same, but different, ne? Ja. Wir haben das ja auch nicht nur in Amerika, wir hatten das ja auch in England, wo es darum ging, dass farbige Studenten in irgendwie, ich glaube, Oxford oder Cambridge, eins von diesen Dingern, wollten sie, dass eine Statue von dem Cecil Rhodes aus der Kolonialzeit entfernt wird. In Südafrika hatten wir die Sachen, dass ganz viele Statuen zerstört worden sind an Universitäten von Aktivisten, weil sie halt mit der Apartheid zu tun hatten. Es ist Bild der Stürmerei halt. Ja, ja. Aber um mal zu dem Cover zurückzukommen, ich finde halt beim Spiegel, die haben ja irgendwie direkt nach der Inauguration haben sie ja dieses Cover gemacht mit Donald Trump, der halt irgendwie diesen Kopf von der Freiheitsstatue abgeschnitten hat. Und ich finde, da haben die doch irgendwie schon ihr komplettes Pulver verschossen. Also das finde ich jetzt nur noch nervig, aber es ist halt nicht mehr so, dass es mich schockt. Ja, weil ist ganz schön edgy, aber. Ja, aber dieser Outrage-Journalismus so, der hat halt, weiß ich nicht, der hat halt seinen Zenit schon überschritten. Die Leute sind abgestumpft, glaube ich. Ja, aber wenn man gleichzeitig halt eine Marga Ofsky anstellt, die immer wieder über die Nachteile von Hate Speech und Privilegien und bla bla, dann ist das halt Heuchelei, wenn man auf der anderen Seite Öl ins Feuer gießt. Ja. Das ist ja, es geht, wie es hat, Tuodrams hat das eben auch im Chat gesagt, es geht um die Demütigung des politischen Gegners. Hm. Und das ist inzwischen hat genau das viele Teile des Diskurses um Themen halt ersetzt. Hauptsache irgendwie, und das ist ja in Charlottesville nicht anders gewesen und danach am Tag oder ein paar Tage danach in Boston bei dieser Free Speech Rally. Es geht nur darum, den anderen niederzubrüllen im Endeffekt, gegenseitig. Ja? Das ist halt das, was wir schon seit Jahren auch sagen, dass der Extremismus ist das Problem. Ja. Ja, weil sich halt alle eingeordnet haben, ne? Jeder glaubt halt, er hat den Stein der Weisen gefunden, ne? Jetzt geht es halt nur noch darum, ihn zu verteidigen. Ja, die politische Debatte wird halt nur noch von Extremisten und von Ideologen geführt, ja. Und das merkst du halt eben auch zum Beispiel dann durch diese Cover, ja, weil das ist halt, geht halt auch in eine ganz bestimmte Richtung und es ist keine Möglichkeit zur Interpretation mehr offen. Wo wart ihr, als wir irgendwas gegen Islam gemacht haben auf dem Cover? So. Da gab's uns noch nicht. Nazis sind Nazis. Ja gut, also die Leute da in Charlottesville sahen schon scheiße wie Nazis aus, da kann man nichts sagen. Die haben den Hitlergruß gezeigt, die haben Hakenkreuze rumgetragen. Ja klar, also, sicher, das hieß ja Unite the Right, ne? Also von daher sind da bestimmt keine Zentristen hingegangen oder wie auch immer, die man heutzutage nennt. Wer war denn der Hauptorganisator? Der Hauptorganisator war, mir fällt der Name nicht genau ein, aber der hat auch so einen Podcast, Daily Shower, sieht sich selbst als Anführer der Alt-Right. Meine Güte, wie hieß der denn noch, verdammt? Ist das der Spencer? Nee, Richard Spencer war es nicht, der ist der Brite. Aber der war auch da auf jeden Fall. Ja, der war auch da, genau. Der war auch auf jeden Fall einer von diesen Hauptspeakern, die sie da irgendwie beworben. Ach genau, haben, Mike, ja. Enoch, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Hm. Ja, schon richtig, aber auf jeden Fall hier dieser Ach-Gut-Artikel, den ja, den fand ich jetzt nicht ganz so passend, weil dieses halt auch so ein bisschen hier aufgesprungen sind auf dieses Ding von wegen, er hätte sich nicht genug von den Nazis da distanziert oder so. Was ich immer so witzig finde, ist, wenn irgendwo ein Anschlag mit islamistischem Hintergrund kommt, dann ist es ganz wichtig, alles ganz genau auseinander zu klamüsentieren, ne? Da muss man mega vorsichtig sein, bloß keine Vorurteile oder schnell und hier und da und alles ganz differenziert betrachten, ne? Und wenn das dann halt auf der Gegenseite passiert, dann ist dann halt so ein Fingerschnippen, ist dann immer alles klar. Ja, natürlich, ja. Alles Faschos. Ja, und vor allen Dingen, das charakterisiert dann auch gleich wieder die Gesellschaft. Das ist halt auch so ein Ding, was wirklich auffällt, ne? Das eine ist so, nee, das sind die sprechen dann nicht für alle und die charakterisieren ja auch nicht dann irgendwie alle Leute, die Muslime sind oder so. Aber wenn halt irgendwie hier so ein Breivik oder so. Charlottesville zeigt, dass Amerika ein Rassismusproblem hat. Genau, ja. Das ist halt, oder in Deutschland der NSU zum Beispiel, der wird ja auch immer quasi so dargestellt, als hätte der ja mal wieder gezeigt, dass halt eben Deutschland so ein furchtbares Naziland ist. Als wäre es die logische Konsequenz, dass sowas passieren muss in unserer Gesellschaft. Ja, ich erinnere nur an unseren Gesprächspartner vom Mittwoch, der uns auch mehrmals erzählt hat, dass das ganz wichtig ist, dass wir nicht zu viel entscheiden können. Weil wir alle noch Nazisäure im Blut haben. Ja, naja, nicht ganz so, aber kann man sich ja nochmal anhören. Ja. Ja, gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Und das ist auch sehr schön. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann man bei Charlottesville aber wirklich festhalten, das waren halt wirklich Nazis im reinsten Sinne des Wortes, oder? Also ja, will ich schon der sagen. Großteil. Wow. Ja, also verschiedene Strömungen, aber so im Großen und Ganzen würde ich das unterschreiben. Ja. Nationalisten, ja. Neonazis, keine Ahnung, White Nationalists. Und es gab ja danach ja auch noch einen Fallout im Netz, dadurch, dass die Seite Daily Stormer hat ihr Hosting und ihre Dinge über Cloudflare verloren dadurch. Mhm. Wegen ausgiebigen Virtual Signaling. Ich habe mit denen keinen Vertrag. Ich finde die scheiße, weil es sind Nazis, aber ich finde es trotzdem scheiße, dass sie dann aufgrund eines solchen Vorgangs ihre Plattform entzogen bekommen. Weil ich glaube, dass wenn die sich irgendwohin verlagern, wo das nicht mehr so offensichtlich ist, wird es nicht besser. Ja, also das ist vielleicht sowas wie einen NSU in Amerika. Vielen Dank. Ja, also Virtual Signaling wird ja jetzt nach Charlottesville ganz groß geschrieben. Ja, das ist ja nicht nur bei GoDaddy so gewesen, also dem ISP von denen, sondern das war, glaube ich, Discord hat sich jetzt ausgesprochen gegen Alt-Right-Server und hat gesagt, sie werden die Server alle schließen. Das Problem ist halt auch, wenn du den Extremisten halt irgendwo die Plattform nimmst, A, kann sich das rächen, dass du dann für andere Publikationen, dass es die eventuell auch mal trifft, und B, eigentlich ist es immer besser zu wissen, was die Extremisten so denken und reden, also worüber sie sich unterhalten. Aber genau so entsteht auch Gewalt, wenn du halt dem politischen Gegner alle Räume nimmst, alles wegnimmst. Ja. Das ist wie mit einem Tier, weißt du, wenn du das in die Ecke treibst, so dann wird es halt gewalttätig. Nee, das ist wie mit der tollen, von Bundesregierung unterstützten Aktion, die sagt, man muss den Nazis auch die letzten Rückzugsräume nehmen. Wenn du mal solche scharfen Trennlinien ziehst, weißt du, wenn du halt sagst, da gibt es so eine Klippe, und die ist in Deutschland zum Beispiel, die ist so kurz hinterm rechten Flügel der CDU. Da ist so eine Klippe, wenn du da runterfällst, dann bist du im Death Valley, weißt du, dann bist du im Topf. Und ich sag immer, wenn du alles in einen Topf schmeißt, darfst du dich nicht wundern, wenn eine Suppe draus wird. Ja. Weil dann müssen nämlich die wirklichen Scharfmacher, die wirklichen Extremisten, die müssen dann zu so einem frustrierten Pegida-Opa, der jetzt vielleicht gar nicht wirklich ein böser Mensch ist oder Nazi oder irgendwas Schlimmes will, sondern mit dem halt einfach keiner redet und der sich darüber dann radikalisiert, dann müssen die Nazis nur noch hingehen und müssen sagen, so, hey, wir haben es dir die ganze Zeit gesagt. Wir haben immer gesagt, die sind gegen dich. Wir haben immer gesagt, die wollen dir deine Rechte und so weiter wegnehmen. Ja? Und dann entsteht so ein großer Filz und am Ende ist das Geschrei wieder groß, wenn es dann knallt. Also was ich immer befürchte bei solchen No-Platforming-Geschichten ist ganz einfach, dass, ich meine, die haben ja jetzt alleine durch United Right gezeigt, die wollen sich organisieren, ja, die möchten miteinander in Kontakt treten, Sachen machen und so weiter und so fort. Und wenn du denen alle Möglichkeiten nimmst, im Internet oder sonst wo sich auszutauschen, dann wird irgendeiner sagen, ja, aber ich habe hier eine Seite, da machen wir das und so, dann hast du alle auf einem Haufen und dann sind die noch besser organisiert und ja, das ist einfach kontraproduktiv. Ja, und vor allen Dingen, du erzeugst ja damit halt auch so, du sagst ja quasi so, die anderen haben ja auch nichts zu sagen. Die verleumden uns nur und mobben uns hier weg, weil sie halt wissen, dass sie Unrecht haben. Na, so kannst du das halt auch hindrehen. Ich weiß nicht, hat das schon mal irgendwo in einer Gesellschaft am Ende die Lage verbessert, wenn man Dialoge abgebrochen hat und alles in Schwarz und Weiß eingeteilt hat? Ich glaube, das ist ein Prinzip, das hat noch niemals irgendwo funktioniert. Doch, nee, Kambodscha war das Ganze erfolgreich. Nee, Moment, scheiße. Ah, Entschuldigung. Habe ich mich vertan. Nee, das funktioniert nie. Nee. Also das letzte Mal, wo wir das richtig schön gesehen haben, war in Ruanda. Da waren die gegenseitig die Bösen und die haben halt dann mal nicht demonstriert und Scheiben eingeworfen, und die haben sich gegenseitig einfach umgebracht, bis die Hälfte der Bevölkerung weg war, so ungefähr. Ja, aber das ist auch so ein Problem, weißt du, wenn du so eine Spirale aus Gewalt und Extremismus hast, ja, und jetzt in dem Fall hast du halt linke Extreme und rechts und das rechte Extrem, ne, und halt die und da hat dieses Hufeisenmodell rauf und runter. Und du hast dann die Medien zum Beispiel oder auch die Politik, die das halt nur einseitig verurteilen und dadurch die andere Seite halt ermutigen. Ne? Weil das, was die amerikanischen Medien Donald Trump vorwerfen, könnte Donald Trump den amerikanischen Medien vorwerfen. Ja, wenn die Medien, wenn die Medien sagen, er macht nicht genug, um deutlich zu machen, dass das von den Rechten scheiße ist, die machen das auf der anderen Seite auch nicht. Nach Berkeley im Februar, da gab es keine Empörung und keinen Aufschrei, weil es dummerweise den richtigen in Anführungsstrichen getroffen hat. Wir werden moralisch, in unseren Grundsätzen werden wir immer sehr flexibel, wenn die Leute die Opfer sind, die wir für die richtigen halten. Ja, nicht nur das. Das ist genauso wie hier, wenn die in Stuttgart oder in Mainz so ein AfD-Landesvorsitzenden mit einer Holzlatte verprügeln. Man möge sich das mal vorstellen, das wäre irgendwo mit Ralf Stegner passiert. Das war ja, wir hätten Lichter. Ja, das stelle ich mir gerade vor. Wie die Leute so Geld hinschmeißen, damit die Leute nicht aufhören mit der Latte. Ja, das war ja auf aber jeden wir hätten Lichterketten bis nach Meppen und alle würden ausrasten. Zu Recht, weil es auch nicht geht. Es war in Berkeley ja sogar noch nicht mal so, dass es einfach nur egal war, sondern ich erinnere mich noch genau, das war diese Woche, wo wir quasi eine Debatte hatten über politische Gewalt. Ist doch eigentlich ganz gut so. Ja, die Punch-Nazi-Euphorie. Ja. Wo ist die jetzt geblieben? Ja, ja, sie ist auf einmal hat man festgestellt, scheiße, Gewalt ist ein Bumerang, der kommt zurück. Gewalt erzeugt Gegengewalt, hat man dir das nicht erklärt? Ja, nein. Das haben uns die Ärzte schon 94 erzählt. Ja, glaubt an dieses hier. Frieden durch Peace Gewalt. Through violence. CNN, ja. Das ehemalige... Das könnte auch wirklich vom Big Brother kommen, oder? CNN-Artikel, der allerdings mittlerweile ganz heftig editiert wurde. Also das ist eine ältere Version hier, die ich hier habe. Mittlerweile ist hier so eine kleine Einblendung, dass der Beitrag und auch die Überschrift geändert wurde, aber steht auch nicht dabei, wie die vorher gewesen ist oder so. Aber das ist die ältere Variante. Aber der Duschan hat sich ziemlich drüber aufgeregt, der Herr Wegner. Das heißt, also irgendwas von lobend stand da, also... war das wohl etwas Antifa-freundlicher. Ja, das ist ein Interview hier wohl mit so ein paar Leuten. Ja, das ist halt okay, eben, sobald du das liest, am Morgen von Donald Trumps Inauguration musste der kleine Hipster in Virginia nach den dunkelsten Kleidern suchen, die er finden konnte. Er hatte nicht viele schwarze Kleider. Bla, bla, bla. Schon so eine Heldensaga, die da gleich anzieht. Ja, aber es war sein Eltern. He hesitated. His first ever protest, oh Gott. Ich dachte, es gibt eine gute Chance, dass ich eingesperrt werde, dass mein ganzes Leben negativ verändert werden könnte, aber ich fuhr weiter und ich war kurz davor, umzudrehen. Ja, entweder du traust dich halt zu deiner Überzeugung zu stehen oder halt nicht, aber das ist lauwarm. Baby's first protest. Vor allem, was drückt dir denn noch, wenn du zu solchen Protesten gehst, außer dass du zum Helden hochstilisiert wirst? Yeah. Some with their faces covered by masks. Bane-Posting oder was? Of course! And with them, Bat got arrested. Ja, dann wird er wohl Scheiße gebaut haben. Mhm. Das Ding ist halt auch, für einen Staat ist es jetzt nicht unbedingt so ein Aushängeschild, wenn du kein Gewaltmonopol mehr hast, sondern sich halt Banden organisieren, um dann halt Gewalt auf der Straße auszuteilen. Also das ist ja das sogenannte Pflicht- und Gehorsamsprinzip, weißt du? Der Staat stellt gewisse, verpflichtet sich zu gewissen Dingen und daraufhin bist du halt gehorsam dem Staat gegenüber. Also der Staat schickt die Polizei, wenn Scheiße läuft und deswegen, weil du weißt, dass das gegeben ist, hältst du dich im Austausch an Gesetze. Und wenn sowas aus dem Gleichgewicht gerät, also wenn du halt merkst, der Staat kommt halt solchen Sachen nicht mehr nach, dann wird halt gerne mal in der Bevölkerung dann der Gedanke laut, ja, dann muss ich mich aber auch nicht mehr an das halten, was der Staat mir vorgibt. Genau, aber das ist dann der Rückzug vom Staat, wenn du dann jetzt dann bei Demonstrationen so Gruppen aufeinander am Treffen hast. Also man möchte es ja nicht sagen, aber so können eventuell auch mal Bürgerkriege entstehen. Weimar. Now in USA. Nee, also warum? Warum lassen wir das zu? Warum weisen wir die nicht beide einfach mal in die Schranken? Ja. Warum tut es die Amis nicht? Also hier wäre es halt auch nötig. was ich heute so beobachtet habe, ich habe mir den ganzen Tag Videos zu Charlotteville angesehen von diversen Alt-Right-Leuten und andere Quellen, ja, und also bei auf der Alt-Right versucht man das Ganze zu relativieren, natürlich auch wegen dem Typen, der die Karre da reingeknallt hat, ja, und dann heißt es irgendwie, wurden provoziert, bla bla bla und so weiter und so fort, und von der anderen Seite kommt dann halt quasi so, ja, aber die Nazis waren viel schlimmer, und ich habe so das Gefühl, dass so Artikel wie diese einfach nur dazu dienen soll, die Antifa zu apologizen, weißt du? Damit halt eben die bösen Alt-Right immer noch eben die Bösen sind. Ja, ja, weil du halt im Narrativ festhängst. Das ist doch hier genau dasselbe gewesen. Ja, also mit Hamburg, also ob das jetzt wirklich linke Gewalt war, also das müsste man jetzt erstmal diskutieren. Ne? Ja. So, das ist genau das. Irgendwo in Bautzen, keine Ahnung, ist Schinkenbrot vom Flüchtlingsheim gefunden worden. Oh, unsere Gesellschaft, Nazi-Problem, ganz krass. Kurz vorm Vierten Reich, ne? Ja, das ist hier der Grund, warum Bernie Sanders halt doch nicht so ätzend ist, ne? Also. Er wird nicht gewinnen, vergiss es. Er wird kein Präsident. Er hat jetzt sein Geld, er hat seine Willen, er hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja, er ist ja auch uralt. Ja, das war auch schon davor. Ja, aber in 4 Jahren ist er noch uralt, ja. Aber der wäre auf jeden Fall die beste Wahl gewesen, habe ich langsam das Gefühl, es scheint zumindest jemand mit was im Kopf zu sein. Ich frage mich auch, Gary Johnson. Ich frage mich auch, was ist mit Aleppo? Nee, ich frage mich auch, was da passiert ist, warum Bernie Sanders nicht nominiert worden ist. Gab es da vielleicht so eine kleine Verschwörung, die auch niemand abstreitet? Ich hätte gerne Jeb Bush gehabt. Ja, das ist ja der Witz. Das war ja auch dieses Ding. Wir haben ja abgestritten. Also. Genau, es hat keiner abgestritten. Aber natürlich. Es wurde in Deutschland überhaupt nicht berichtet. Also nur. Die Verschwörung bestand darin, dass Hillary Clinton Donald Trump zugelassen hat, weil sie dachte, das wäre so ein Clown, den kann sie locker besiegen. Aber dann haben halt eben die ganzen Leute von Poll aus dem Internet ihn mit Mimagie ins Amt gezaubert. Ja? Lass mal den Ausschnitt da stehen gerade. Achso, ich dachte, du hast wolltest noch was sagen, Mond. Nee, ich dachte, du hast jetzt was Interessantes hier entdeckt, deswegen gucke ich gerade. Ja, das war ganz lustig. Also sie stellen es als Selbstverteidigung da so ein bisschen und lassen jemanden sagen, ja, wir müssen uns ja anonymisieren, wir müssen uns verkleiden, damit wir das tun können, was wir tun müssen, egal ob es legal ist oder nicht. Ja, und genau dasselbe Argument gibt es auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Gesichter zeigen, dann werden unsere Handys angerufen, wir verlieren unsere Post, wir verlieren unsere Arbeit und unsere Familien hassen uns. Ja? Come on. Das erinnert mich irgendwie an diese alte South Park-Folge, wo die jagen gehen und dann heißt es, du darfst aber nicht auf Tiere schießen, nur wenn sie dich angreifen. Und dann steht immer irgendwie so ein Reh auf der Lichtung und dann ruft irgendwer, oh mein Gott, das kommt direkt auf uns zu. Und dann knallen sie es ab. Hm. Oh mein Gott, Herr Nazi, er kommt direkt auf uns zu. Ja, so ist es doch auch. Ja, ich meine, heutzutage, weißt du, zuerst wird der Begriff Nazi so breit ausgefächert, dass halt Trump-Wähler zu sein schon ausreicht, um ein Nazi zu sein. Ja, und dann wird halt auch noch Gewalt gegen Nazis legitimiert. Ja, Punch a Nazi. Super. Ne? Das Ergebnis, ja, das siehst du dann in Charlotteville. Ja. Ganz toll gemacht. Danke, Medien. Die Bewegung sieht Alt-Right Hate Speech als Gewalt und deshalb dürfen sie diese Gewalt mit Gewalt beantworten. Ja, das ist doch das, was André Teilzeit schon vor einem halben Jahr in seinen Videos erzählt hat. Genau diese Denke. Ja? Alleine, dass du mir widersprichst, allein indem du mir widersprichst, sprichst du mir meine Identität und mein Recht auf Existenz ab und deswegen habe ich das Recht, im Notfall mit Gewalt gegen dich vorzugehen. Wir besetzen den moralischen High Point. Das ist doch nicht zu glauben, ey. Ja, wir dürfen euch verprügeln, weil wir moralisch über euch stehen. Und wir bewegen den Fokus dahin, wo er hingehört, ja. Und zeigen eure Bosheit. Indem ihr was macht? Indem ihr in der AfD-Geschäftsstelle die Scheibe einschmeißt oder sie mit Farbe beschmiert? Dadurch zeigt ihr die Bosheit der AfD? Ihr müsst noch einiges lernen über Psychologie und wie man das so am besten macht. Ja, ich weiß nicht, ob sie es jetzt nach Charlottesville gelernt haben, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, irgendwie mit Nazis in eine gewaltsame Auseinandersetzung zu gehen. Ich vermute es nicht. Ja, aber ich verstehe es ja sowieso nicht. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Die dürfen doch da teilweise in den Staaten, die führen ihre Sturmgewehre bei den Sachen mit. Ich meine, was hindert sie daran zu sagen, der kam direkt auf mich zu? Ja, wird noch kommen. Kannst du von ausgehen. Also soll jetzt keine... Ich finde das immer noch irre, dass das noch nicht passiert ist, weil wir haben ja schon so ein bisschen unsere eingefahrene Vorstellung von Amerika, wo jeder halt eine Knifte hat und es auch sofort knallt und so. Aber das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang so und das ist noch nicht passiert. Ich finde das wirklich bemerkenswert auf jeden Fall immer wieder. Denke mal, wenn die Leute mit so einem Sturmgewehr bei einer Demonstration auftauchen, dann brüllen die eigentlich nur danach, direkt von den Polizisten dann erschossen zu werden, vorsichtshalber. Da sind aber teilweise bei den Marches sind Leute mit Waffen dabei gewesen. Bilder aus dem Park, wo die ganz friedlich mit den anderen Jungs da rumstehen. Also in Open Carry States wüsste auch nicht, warum das ein Problem sein sollte. Naja, vielleicht, weil wenn jemanden einen in die Fresse haust und verurteilt wirst, dann ist das schon noch was anderes, als wenn er einen über den Haufen schießt. Obwohl, einmal ist es doch auch schon passiert. Wo war denn das? Einmal bei so einer Milo-Geschichte doch auch, oder? Wo jemand, Mond, du weißt doch sowas. Was weiß ich genau? Da war doch was, wo jemand angeblich in Notwehr bei so einer Milo-Geschichte jemanden angeschossen hat, oder? Oh, das muss länger her sein. Da müsste ich mal nachgucken. Aber haben die nicht neulich erst irgendeinen so republikanischen Politiker bei so einem einem lokalen Baseballspiel irgendwie erschossen? Ja, genau. Nicht erschossen, sie haben ihn angeschossen, oder? Oder angeschossen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Scalisi hieß der Mann. Das ist auch sowas. Das ist dann, keine Ahnung, ist das unter Lone Wolf abgelegt worden oder geistig verwirrt? Oder warum ist, ich meine, es ist mit einer Knifte oder mit einem Auto, beides ist absolut verurteilenswert aber das andere hat keinen Feldzug gegen eine ganze politische Richtung nach sich gezogen. Ja, weil die, haben wir festgestellt, den moralischen High Ground haben. Ne? Man muss sich halt einfach damit abfinden, dass die Linien sind gezogen. Es steht fest, wer gut und wer böse ist. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen, die Milo-Geschichte war im Januar und da hat wohl jemand einen bei einem dieser Events, die er da abgehalten hat, angeschossen und halt eben mit der Begründung, der wäre ein Nazi gewesen und hätte es verdient. Das ist natürlich der beste Grund. Wow. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie sie damals Ungläubige, weißt du? Er hat es verdient, weil er glaubt nicht an Gott. Ne? Ja, was heißt damals, ne? Also. Ja, gut, ja, ja. Ja, also bei uns ist das schon ein bisschen länger her. Diesen Spruch hier, den ich hier gerade markiert habe, finde ich auch gut. So, vor allen Dingen im Hinblick auf dieses ganze Gefurze da zur Anti-Gamergate-Zeit. Also tut mir leid, dass wir da jede Woche irgendwie mitkommen müssen oder so, aber ne, also weil sie kommunizieren über Social Media, nur nicht unbedingt über Facebook, sondern eher über Twitter in unserem Fall. Aber das verstehe ich halt auch nicht, weil vor allen Dingen, na gut, ich meine, so viele Leute haben da jetzt eigentlich, denke ich mal, nicht so privat auch miteinander geschrieben irgendwie, aber das war eher öffentlich. Aber da merkt man ja auch mal wieder, dass sind natürlich die Leute, ne, weißt du, ihr Gesicht können sie verdecken, aber sich dann bei Facebook irgendwie unterhalten, ne, ist auch super Profi-Level. Ja. Muss auch gut, ja. People say believe are neo-Nazis, even trying to get them fired and evicted from their homes. Ja. Sind dann die Kollateralschäden. Haben sie nicht auch nach Charlottesville auch schon dann angefangen, die Leute zu doxen, die dort waren, und haben dann auch schon die ersten falschen Leute erwischt? Ja, ja, genau. Weißt du, wo dann jemand einen Arbeitgeber angerufen bekommt und angeschwärzt wird und das war die Person nicht mal mehr, weißt du? Wenn du dann auch denkst, so super, gut. Aus mehreren, meiner Meinung nach, nicht so vertrauenswürdigen Quellen kommen auch die Gerüchte, dass halt da Leute angegriffen wurden mit Teppich, Messern und keine Ahnung was. Und das waren einfach nur ganz normale Passanten. Ja. Aber das kann auch, wie gesagt, das kann Fake News von der Alt-Right sein. Jetzt hast du diesen einen schönen Satz schon weggescrollt, ne? Hier. You have to put your body in the way the group's leader said, and you have to make it speak in the language that they understand, and sometimes that is violence. Ja, aber bei euch ist es doch immer Gewalt, ja? Das ist doch das Einzige, was sie können. Ja, wenn sie argumentieren könnten, würden sie nicht immer wieder auf Gewalt zurückgreifen. Ja, und so viel zum Thema hier, Trump distanziert sich nicht genug. Ach, das war einfach nur eine riesen Shitshow. Ja? Der Mulli, wie heißt der noch, der kanadische Transgender-Premier? Trudeau. Genau, richtig. Ja, der hat genau dasselbe gesagt, ja, dass die Gewalt von beiden Seiten zu verurteilen war. Hat keine Sau interessiert. Ja, aber wenn der Trump das macht, ja, dann ist es falsch. Wobei ich glaube, es wäre alles falsch gewesen, was der Trump gemacht hat, weil ja. das ist halt eben, wie die Medien auf ihn reagieren. Ja. Jetzt hat er sich mit den Konservativeren noch weiter verscherzt. Eigentlich hat er dabei nichts gewinnen können, finde ich. Ja. Also hätte er so eine Art, hätte einfach dicht gemacht und gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken oder so, das wäre die bessere Wahl gewesen. Oh mein Gott, Überschrift, Thema, Autor, ich fange an zu überventilieren. Ja. Habibitus. Von Hengame Jakohopi Fahrrad oder so. Nach Charlottesville diskutieren alle über Neonazis. Dabei müsste die Frage ein Dauerbrenner sein. Doch was ist der beste Umgang? Seitdem alle verprügeln und einsperren. Ja. Genau, ja. Richtig. Doxen und feuern lassen. Stellt euch das mal vor mit, hier nach Barcelona diskutieren alle über Islamismus. Dabei müsste die Frage eigentlich ein Dauerbrenner sein. Seit dem rassistischen Terroranschlag in Charlottesville wird wieder prominent diskutiert. Wie umgehen mit Neonazis? Diese Frage sollte ein Dauerbrenner sein. Welcher Terroranschlag war denn das eigentlich? Ja, das mit dem Auto. Ach so. Aber da einige Teile der Bevölkerung nicht permanent wegen Neonazis um ihre Existenz fürchten müssen, wird lieber über den letzten Tatort oder angezündete Autos gesprochen. Oh, my white privilege. Wem macht das Ding? Also ich meine, ist denn da jetzt mittlerweile schon irgendwie klar, dass der das geplant hat oder so? Oder weil das, sowas kann nee, ja auch... Also es gibt viele, die sagen, es war... also es hat sich so zugetragen. Ja, die Demo wurde ja quasi, nachdem beide Seiten gewalttätig wurden, aufgelöst. Ja, die Stadt hat den Ausnahmezustand aufgerufen und zu den United Right Leuten gesagt, die Demo wird abgebrochen, haut ab. Und die Geschichte war aber auch, dass sie dafür für diese Demo bestimmte Straßen abgesperrt hatten und quasi damit halt eben die sich verdrücken konnten, hätten die durch die Gegendemonstranten gemusst. Ja, also waren sie quasi eingekesselt von Polizei und halt eben der Antifa. So, und der Typ ist jetzt quasi mit seinem Auto, wollte der wohl irgendwie dran vorbei oder dran oder durch, ja. Und dann haben die seinen Wagen angegriffen. Also das ist halt eben, was die Alt-Right-Seite jetzt sagt. Die haben seinen Wagen angegriffen, er hat Panik bekommen, ist aufs Gas gegangen, ja. Hat gebremst, ist nochmal zurückgefahren. Und hinter ihm hat sich quasi die Menge schon wieder geschlossen und hat dabei noch mehr Leute angefahren. Ja. Aber also für mich sah das nicht so aus. Bei den Bildern, die ich gesehen habe, sah das so aus, als ob der Typ richtig mit Schmackes die Straße runter ist, bis in die Leute rein. Also da, wo er Gas gegeben hat, waren noch nicht irgendwie wirklich viele Leute. Ja, eben. Das ist es halt. Ne? Also man sieht kurz die Bremslichter, aber er hat halt beim Vorwärtsfahren auf jeden Fall nochmal Gas gegeben. Ja, aber die Frage in dem Fall ist halt eben wie in solchen Sachen halt immer, ob er jetzt quasi sich überlegt hat, so ich steige jetzt in mein Auto und fahre dahin und überfahre irgendwen, oder ob das halt so eine spontane Sache irgendwie war. Also die Organisatoren haben sich auch schon von ihm distanziert und haben gesagt, ja, wir kannten ihn gar nicht, und er hat sich irgendwie bei bei diesen American Vanguard Leuten hingestellt. Ne, man gibt ja dieses Bild von ihm, wo er da mit diesem Schild steht, da ist das Symbol von American Vanguard drauf. Und ja, weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wird schon Schadensbegrenzung gemacht, auf jeden Fall. Ja. Gut. Aber auch diese Lüge da oben von Hengame, es würde nicht darüber gesprochen. Also, wo wurde denn nicht darüber gesprochen? Weil ja manche Leute dann nicht jeden Tag wie Hengame der Gefahr ausgesetzt sind, irgendwie von Nazis ermordet zu werden. Oder also ich kann mich daran erinnern, als auf dieser Demo noch nichts passiert war, da gab es bei NTV schon Live-Ticker. Ja, und du konntest du jeden Faustschlag, der dort ausgetauscht wurde, konntest du im Live-Ticker verfolgen. Am nächsten Morgen war alles voll damit. Du bist auf allen Kanälen, bist du damit zugeschissen worden, bis an Stehkragen. Das ist dieses typische Hängermedien. Also die und was diese ganze andere Bagage, wie sie alle heißen, das machen die ja alle so. Ne? Was meinst du jetzt? Die Grundstimmung einfangen und dann je nachdem Artikel drüber schreiben oder was? Nee, es ist nie genug. Ach, das meinst du, ja. Wir könnten jeden Tag uns morgens um 10 treffen und einen Anti-Nazi-Stammtisch machen. Ja, dann wird sie sich darüber, beschweren, dass es um 14 Uhr nicht noch einen gibt. Ja. Darauf geht es ja gleich auch in ihrem Artikel ein. So sind viele Leute immer noch davon überzeugt, dass der beste Umgang mit Neonazis und Nazis der Dialog sei. Ich weiß nicht, ob sie sich mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Aber das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, wurde der Nationalsozialismus nicht beendet, weil es innovative Gesprächsformate gab, sondern mit einem Krieg. Wer die Geduld hat, mit Neonazis zu reden und zu versuchen, sie zu überzeugen, soll ruhig sein Glück versuchen. Vielleicht klappt es mal. Mit ja, die Hängarmee soll nicht mehr im Jahr 1945 leben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vor allen Dingen, wer hat den Krieg denn angefangen? Die Leute, die Nazis weghaben wollten, oder was? Eben. Ja, es ist halt der kleinen Prinzessin gefällt es halt einfach nicht, dass es nicht so läuft, wie sie es haben will. Das ist doch bei den allen so. Das ist auch bei Jasna Strick und bei Julia Schramm und so. Das sind alles so widerliche Narzissten. Und solange das nicht so geht, wie die das haben wollen, ist die Gesellschaft böse. Ne? Bitte pudert mir den Arsch. Ich bin der wichtigste Mensch auf diesem Planeten. Vor allem dieses, weißt du, wenn du so eine Scheiße schreibst, ja, und dann quasi damit auch noch wieder mal übrigens, ja, Gewalt gegen Andersdenkende legitimierst, ja, nimmst du dir selbst die Gelegenheit, eben einen Diskurs anzufangen und vielleicht auch zu entschärfen, ja, weil das ist auch ein großes Problem, was wir heutzutage haben, ja, die Leute können gar nicht mehr miteinander reden, weil es fehlen ihnen die nötigen Informationen, weil es keine Sau interessiert, ja, was die andere Seite denkt, ja, die reagieren nur noch aufeinander, ja, und da kann es gar nicht mehr zu einem Dialog kommen. Problemlösung 2017 ist auch einfach Seek and Destroy. Geh einfach raus, guck, wo sich ein Nazi zu erkennen gibt. Bring ihn einfach um! Und bring den direkt um! Und dann bist du ein guter Mensch. Ja, dann bist du ein guter Mensch. Dann hast du was Wichtiges getan für diese Welt. Natürlich müssen Neonazis und Nazis auf die Fresse kriegen. Das steht nicht zur Debatte. Aber damit ist der Job leider nicht erledigt. Dann mach selber. Oh, sorry. Weißt du, Dann geh raus. Weiß sein wird nicht erst dann irgendwelchen Neonazis. Puzzlige Kuh, ey. Einer nach dem anderen. Hier, aber weiß sein wird nicht erst dann zum Problem, wenn ein Neonazi mit dem Wagen in eine Black Lives Matter Demo reinfährt und Menschen ermordet. Critical Whiteness und so ein bisschen so im Hintergrund, weißt du? Wann ist denn das passiert? So. War das da, wo der Typ durch die Demonstranten gebrochen ist oder was? Ja, hier war auch noch Sexismus gegen Männer, der ja quasi das gleiche ist wie Nazis. Ich finde den ganzen Absatz fantastisch, ja. Dass sie drüber schreibt, dass sie den Leuten das nicht alles erklären will. Warum schreibst du dann eine Kolumne in der Taz, Hengame? Ja. Wenn du den Leuten das erklären wissen, willst. Nur um deinen eigenen Hirnfurz in die Welt zu blasen. Und das sind leider immer mehr Journalisten, die glauben, ihr Hirnfurz würde Leute interessieren, dabei riecht der nur streng. Und dann kommt sowas wie dieser Satz dabei raus. Und darauf bauen, dass Leute emotionale Arbeit in Leute reinbuttern, die ihnen am Ende noch mit so Nonsens wie umgekehrtem Rassismus und Sexismus gegen Männer kommen. Ich glaube, ich spinne, ey. Warum druckt die Taz sowas? Hat die keinen Chefredakteur oder ja, irgendwie? Vom Missy-Magazin. Vor allem wirft die hier Sachen durcheinander und macht Vergleiche. Ja, da fallen mir meine langen Haare aus, ja. Wie kann man denn sowas hier umgekehrter Rassismus und oder dass man Sexismus gegen Männer irgendwo sieht, wie kann man das denn da mit einem Gewaltregime vergleichen, das 6 Millionen Juden vergaß hat? Ja, wie behindert im Kopf muss man eigentlich sein, um diesen Vergleich hinzukriegen? Ja, aber guck mal, im Artikel geht es doch nur darum, dass Hengame möchte, dass auch alle wissen, dass sie wirklich angepisst ist. Dass sich doch bitte alle mal ihren Bedürfnissen anbieten müssen. Ja? Und das, was ich vorhin gesagt habe, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist. Wenn die will, dass Nazis auf die Fresse kriegen, bitte, dann soll sie mal nach Dresden fahren und soll sich mit irgendwelchen Faschos prügeln. Das sollen doch immer die anderen machen. Das ist ja auch so ein roter Faden, der sich durch solche Artikel zieht. Ja? Nie Eigeninitiative zeigen, ja? Sondern immer von den anderen verlangen, dass sie sich verändern. Ja? Rassismus passiert auf einer Skala, nicht im Vakuum, möchte man hinzufügen. Ich habe im Netz ein Pyramidenschema gefunden, auf dem Rassismus in aktiv gesellschaftlich verurteilt und passiv gesellschaftlich akzeptiert aufgeteilt wird. Ich habe im Netz ein Pyramidenschema gefunden. Ein Pyramidenschema. Ich habe gut. Im Netz ein Pyramidenschema. Ich drehe noch durch mit dieser. Was auch immer. War wahrscheinlich in Ihrem Spam-Ordner, oder? Xir hat echt Probleme mit dem Niveau auch einfach. Was ist denn das für ein Niveau? Ich habe im Netz ein Pyramidenschema gefunden. Und das in der Deutschen Tageszeitung. Das können die Nazis auch von sich behaupten. Ich habe im Netz eine Seite gefunden, wo stand, die Juden sind allein schuld. Du musst vor allen Dingen immer bedenken, in dem Augenblick, wo du sagst, es ist okay, jemanden in die Fresse zu hauen, weil er etwas macht, was dir nicht passt, hast du dein Recht verloren, dich zu beschweren, wenn du in die Fresse kriegst, weil du irgendwas tust, was jemand anderen nicht passt. Und ich glaube, das ist diesen Leuten einfach nicht bewusst. Und dann stellen die sich auf irgendwelche Demos und dann knallt es mal und dann kriegen die an die Backen und dann ist das Geheule groß. Da muss man sich das mal vorher überlegen, ob man glaubt, dass das der richtige Weg ist. Ach, die überlegen sich gar nichts, weil die hüllen sich einfach in den Zaubermantel des Antirassismus und dann plötzlich sind die gegen solche Gegenargumente immun, weißt du? Mordende Neonazis haben eine ganz andere Dimension als Kartoffeln mit Wursthaaren. Ich habe sie ja damals gefragt, ob ich, wenn sie ständig Leute Kartoffeln nennt, sie oder andere aus Vorderasien eingewanderte Menschen auch Kameltreiber nennen darf. Aber da hat sie mir leider nie drauf geantwortet. Was aber nur, weil das eine schlimmer ist als das andere, ist das andere nicht okay. Ja, gut. Und jetzt kommt dieses Gegeneinander aufwiegen, ist Silencing. Also bloß nicht widersprechen. Ja. Solange schwarze Menschen ermordet werden, gibt es keinen Grund, sich über weniger bedrohliche Zustände zu beschweren. Jetzt hat es wenigstens mal gesagt, weißt du? Jetzt weiß man wenigstens mal, woran man ist. Ist das schon Volksverhetzung oder ist es nur krass am Rand? Ich also, frag noch mal, ist das Satire? Die Debatte ist doch... Wenn man es nicht ernst meint, Mond, da hatten wir drüber gesprochen. Entschuldigung, irgendwie sind meine Filter alle kaputt durch dieses ganze Artikel lesen. Weißt du, die einen sind dann da, die sagen, soziale Gerechtigkeit für Schwarze, die anderen sagen, soziale Gerechtigkeit für Weiße und ich denke mir nur, Helikopterflüge für Sozialisten. Ja, und das ist am Ende läuft es darauf hinaus, wer das stabilere Auto hat, oder was? Ja, der Artikel hat echt das Potenzial, so einen Preis abzuräumen für einen der schlimmsten Cringe-Artikel, den ich in den letzten Monaten gelesen habe. Nee, sei nicht so freundlich, nenn es doch einen Hetzartikel. Es ist ein Hetzartikel. Ja. Da stimmt auf jeden Fall alles drin. Weiße Leute haben eine Ausrede, sich nicht mit ihrem Rassismus auseinandersetzen zu müssen, weil sie sich einfach von Neonazis abgrenzen können. Aber außer abgrenzen tun sie halt wenig bis nichts gegen die. Was macht sie denn eigentlich außer dämliche Artikel schreiben? Ja. Dämliche Videos machen. Ja, dankeschön. Bei Funk. Staatskohle einstreichen. Bei Funk. Jemand, der so eine Scheiße hier schreibt. Vom Nazi-Staat, ne? Vom Nazi-Patriarchenstaat. Vom weißen Cis-Hetero-Nazi-Patriarch. Ah, das hier, oh mein Gott. Ja, das ist ein Aldi in England. Und ja, laut diesem Schild, das da jemand angebracht hat, kann man da kein Alkohol kaufen. Ist bei denen das Glas für die Flaschen etwa aus Schweinefett oder was? Nee. Sind die dumm im Kopf oder was? So nach dem Motto, der Kassierer ist Moslem und deswegen darf er dir keinen Alkohol verkaufen, weil dann kommt er nicht mehr ins Paradies. Und das Krasse sind halt nebendran die Antworten von Aldi zu dem Thema. Und das ist halt einfach, sie suchen nach pragmatischen Lösungen und da der Kassierer halt keinen Alkohol verkaufen will, ne, dann ist die pragmatische Lösung halt, dass er das nicht muss. Naja. Voll easy. Ist ja nicht so, dass in England sicher auch noch Leute auf der Straße stehen, die Alkohol verkaufen würden. Aber das wäre ja dann wiederum Rassismus, ne? Aber da muss man halt sagen, durch die magische Kraft des Kapitalismus wird sich diese Filiale dann wahrscheinlich irgendwann von alleine erledigen. Weil dann die Leute denken, wenn ich da nie weiß, wenn ich da hingehe, wenn ich mir mal einen Kasten Bier kaufen will, ob ich den dann auch kriege, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir meinen Discounter hier so anschaue, dann dürfte ein großer Teil der Kundschaft inzwischen auch damit konform gehen. Ja, das siehst du ja auch in Statistiken, dass während dem Ramadan immer der Alkoholkonsum leicht runtergeht. Da merkst du dann auch, dass also unter dem Jahr dann doch mehr getrunken wird. Also. Der Kapitalist in mir sagt, da müsste man eigentlich noch eine Kasse aufmachen, an der nur Alkohol verkauft wird. Ja, genau. Da sitzt dann eine nackte Frau und sagt, genau. Nein, hier nur Alkohol. Haben Sie das Wasser? Nee, das bei meinem Kollegen, bitte. Ja, genau. Ja, das war auch so ein Ding. Alkohol, also, Kondome und Hundefutter und Speck. Genau. Und Musik mit Instrumenten. Mhm. Bilder von Menschen. Ja. Und Karikaturen von Mohammed. Wir machen bald eine Supermarktkette auf, irgendwie so Haram. Haram. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Steht einfach nur dran. Ja, mit Metalldetektor. Ich geh nochmal zum Haram, ich brauche noch Bier. Genau. Ja. Oder wir bieten dann halt auch an, dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, so eine muslimische Austrittserklärung für eine Stunde oder sowas unterschreiben können bei uns. So nach dem Motto, so wie so ein Ablassbrief. Ja, auf jeden Fall diese Meldung hier von der BBC sogar, so weite Kreise zieht das hier schon. Fand ich auch ziemlich ätzend. Also die haben hier von dem Jordan Peterson und Gard Saad und noch so ein paar Leute auch irgendwie diese komische eine da von Rebel Media, zumindest ist diese Woche bei Rebel Media, aber da kommen wir nachher noch zu. Die wollten hier in Toronto so ein Treffen abhalten und das ist abgesagt worden wegen Charlottesville. Ja, aber wie können die das in Verbindung bringen? Ja, so nach dem Motto, das ist ja hier alles irgendwie... Sind ja alles Nazis. Gefährlich, ja, und so. Ist, ne? Hier ein Code für White Supremacy, das weißt ja. Du. Also Gatz hat der Ultra-Nazi, ne? Ja, das ist genau mein... Das ist halt für die Zukunft des Charlottesville jetzt halt die Erbsünde. Ja. Weißt du, noch in vielen Generationen wird man sagen, nein, das geht nicht, wegen Charlottesville. Ja, ich glaube, das war so ein Mischmasch aus, die Nazis sind böse und wir können ja die Sicherheit nicht garantieren. In light of recent events, the university was prioritizing safety over free speech. Das ist so schön. Da muss ich in Zukunft immer dann, wenn jemand was sagen will, muss einfach nur deutlich machen, dass er sich dadurch unsicher fühlt und dann wird es verboten. Ja, das gibt es in Deutschland schon ganz lange. Also, das ist ja diese ganze Feministennummer gewesen. Oder was heißt in Deutschland generell? Ne? Also, das war ja das Haupt-Anti-Gamergate-Argument. Ich fühle mich unsicher. Emanating from the violent alt left. Ach. Faith Goldie. Ach, von der habe ich heute auch noch was gesehen zu Charlottesville, ja. Ja, das war die auch dieses Video gemacht hat. Von dem Auto. Ah, okay. Von ihr stammte das. Also sie hat ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere gab, aber die hat auf jeden Fall auch eins gemacht. Die hat auf jeden Fall das gemacht, was ich zuerst gesehen hatte. Es gibt noch ein Video, das mit einer Drohne gemacht wurde wohl. Aber gefunden habe ich es jetzt nicht. Ich habe auch nicht danach gesucht. Aber was ich auch interessant war, war rechts oben im Seitenring dann schon die Diskussion darüber, ob man Mount Rushmore irgendwie auch rumhacken muss. Ja, du roboterst gerade ganz schön stark. Heute ist es mal der Mars. Ja, das ist immer der Mars, der uns stört, der tut uns DDoSen. Der Heiko. Der Heiko Mars. Ja, weiß auch nicht, was diese Bilderstürmerei da jetzt soll. Mount Rushmore. Na dann, keine Ahnung, gib denen alle so einen normalen Zimmermannshammer und einen Schraubenzieher und dann sag, komm, dann geh mal an den Zwerg. Ja? Dann hast du dich erstmal beschäftigt für ein paar Jahre. Deswegen bin ich für RFD-Chips, wo du auch noch Medikamente absondern kannst. Und dann, wenn die Leute wieder auf so Ideen kommen, wie so Monumente kaputt machen, drückst du auf den Knopf und alle chillen. Weißt du? Du bist viel zu sehr Humanist. Ich wäre für AfD-Chips, die explodieren. Was, AfD-Chips? AfD-Chips. AfD-Chips. Ja. AfD-Chips mit Chili-Käse. Ja, das ist einfach die Überschrift ist einfach schon geil. Linke Abgeordnete erklärt SED zur rechten Partei. Ja. Weißt du Bescheid? Ah. Vor allem schön finde ich, Ausgrenzen von allem, was nicht normal war. Auch die Linke jetzt heutzutage, die politische Linke ist nicht ausgrenzend gegen alles, was sie nicht für normal erachtet. Was hat denn sich da geändert? Ist doch nur das Narrativ hat sich geändert. So das, wie man damit umgeht, ist doch gleich geblieben. Ja, normal ist intersektioneller Feminismus. Wenn du damit nicht d'accord gehst, dann bist du ausgegrenzt. Ich finde das auf jeden Fall lustig, dass jetzt hier die ehemaligen PDS-Leute auch das Wort ahistorisch benutzen. Also das hat mir Peter Tauber mal in den Kopf geworfen, als ich ihn gegen Martin Luther genervt habe. Das war ja alles ahistorisch. Ja, vor allem, wenn man noch, also es ist ja, früher hätte man das von der CDU sagen können, dass sie die Nachfolgepartei der NSDAP war, bei den Leuten, die da drin saßen. Aber bei der SED sind die halt noch nicht alle tot. Das ist das Blöde. Und viele von denen sitzen bis heute in Gremien und teilweise in Parlamenten für die Linke. Ja, und die Leute hier waren die ganzen Nazis dann nicht rausschmeißen. Ja, Stalin, das war auch ein Rechter. Also. Ja, das Ding ist doch aber. Was die gemacht haben. In jedem Fall schon viel gelernt, ja. Die waren alle rechts in der SED halt und jetzt haben sie viel gelernt. Jetzt sind sie nicht mehr rechts. Jetzt sind sie links. Ja, und weil die rechts in der SED waren, die sich ja selber für links gehalten hat, waren die natürlich auch verfolgt, was sie von per se schon. Sie sind Survivor des SED-Regimes. Ja. Ich weiß irgendwie nicht so, ob mir das nur so vorkommt, weil ich halt mich auch viel mit dem Scheiß beschäftige. Oder wird das halt einfach immer alles absurder? Also weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir zum Teil mal schon auch durch den Fokus auf gerade diese extremen Gruppen mal mehr Absurdes sieht wie im Normalfall. Auf der anderen Seite habe ich aber schon auch so das Gefühl, dass die Qualität halt in den Mainstream-Medien halt auch immer weiter runtergeht. Also ich weiß nicht. Die Mischung ich frage mich, wann die ersten Zeitungen nur noch in leichter Sprache erscheinen. Ja. Ja, bald. Ja, das ist hier so ein Artikel aus der Neuen Züricher, wo es ein bisschen darum geht, dass ja quasi auf vielen Bildern irgendwie von irgendwelchen Nazi-Protesten sich so die hässlichsten Subjekte rausgesucht werden und man dann irgendwie so sich über die lustig macht. Und das haben sie mit dem komischen postmodernen Begriff Lookism hier. Lookismus bezeichnet, was ja quasi irgendwie Diskriminierung anhand des Aussehens sein soll. Und es hat einfach das Niedrigste, was es gibt. Das ist so das politische Pendant zu Bauer sucht Frau. Ja. Weißt du, einfach beim Gegner gucken, wo sieht einer kacke aus, hat schiefe Zähne oder sonst was. Oder auch, wo hat der mal was Dummes gemacht? Jetzt die Woche ging es ja auch durch, ging ja auch die Meldung, irgendein AfD-Ortsverband, ich glaube Nürnberg war es. Hat ein Plakat gedruckt, wo drauf steht, hol dir dein Land zurück. Und im Hintergrund ist halt ein Berg. Und das war das Matterhorn aus der Schweiz. Und dann gab es halt tatsächlich Nachrichtenportale. Anschluss. Nee, dann gab es tatsächlich Nachrichtenportale wie NTV, die daraus eine Meldung gemacht haben mit einem eigenen Artikel, dessen einziger Inhalt war, ha, ha, ha, die sind doof. Und wenn die doof sind, dann sind wir schlau. Und genauso war das auch mit den Kommentaren. Das ist halt, das appelliert halt einfach so echt an die niedrigsten Instinkte. Das ist richtig erbärmlich. Ja, wobei ich hier halt eben sagen muss, so, also es gibt da schon halt eben, also wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, so ein richtiger Rassist, der irgendwie der Meinung ist, der gehört irgendwie der Herrenrasse an oder so. Ne? Wenn das so jemand ist, der jetzt von der Genetik nicht unbedingt geküsst ist, ist das schon ein bisschen lustig. Ist halt warum, ironisch, ja. Warum ist dazu eigentlich ein Bild von Lennart Dannemer auf der Seite? Weil die Neue Züricher einfach geil ist. Ja, aber zu dem holt ja dein, zu dem Hol dir dein Land zurück, da habe ich auch einen geilen Photoshop gesehen, wo dann der Eiffelturm drauf war. Und dann so AfD, hol dir dein Land zurück. Ja, aber Chris, der springende Punkt ist, wenn es in dem Augenblick um diese eine Person gehen würde, das ist ja eine Sache, weißt du? Wenn du, weiß ich nicht, du machst einen Artikel über irgend so ein wie diese vier Holzköpfe aus diesem 444-Video von der NPD, die halt auch wirklich kacke aussahen. Das ist halt eine Sache. Aber wenn du halt auf eine Demo gehst und du nimmst dir halt einfach irgend so einen Holzkopf, der da am Rand steht und der halt einfach eklig aussieht, na, dann machst du das ja, weil du damit quasi die ganze Gruppe brandmarken willst oder diskreditieren oder so. Und das finde ich ist dann halt, das ist, weißt du, wenn die auch bei solchen Demos... Ich wollte jetzt auch nicht sagen, also ich wollte jetzt nicht dazu aufrufen, das irgendwie zu machen oder so, oder dass ich das geil finde. Ich wollte halt nur anmerken, dass, und das spiegelt halt dieser Artikel hier halt auch nicht wider, dass es halt nachvollziehbar ist, warum das passiert. Ne? Also ich meine, der Witz an der Stelle erschließt sich mir halt schon. Also. Ja. Aber guck mal, das ist wie, weißt du, wenn die so auf Demos gehen, so die Dunja Hayali und so, die hat das ja öfter gemacht, dass sie dann so bei Pegida vorbeigeschaut hat. Und du merkst halt schon ziemlich eindeutig, dass sie sich da halt auch die Leute raussuchen, von denen sie wissen, dass sie das kriegen, was sie haben wollen. Ne, irgendwelche Stotteridioten, die dann halt einfach so unzusammenhängende Bullshit also halt einfach. Ich erinnere mich vor allen Dingen an dieses Ding, wofür sie ja ihren deutschen Fernsehpreis für die beste Information bekommen hat. Das hatten wir uns, glaube ich, damals hier auch angeguckt. Und da stand sie ja eigentlich dann nur irgendwo rum, hat sich mit so einer alten Oma unterhalten und dann gemeint sie, ja, da hinten, da ist Björn Höcke. Und dann hat sie sich mit dem noch eine Runde unterhalten. Und das. Jetzt musst du aber auch erstmal hinbekommen. Ja, das war die beste Information. Ja. Hintereinander anquatschen. Und ich glaube, das ist ziemlich gut für öffentliche rechtliche. Die hat, glaube ich, noch ein, zwei mehr Leute angequatscht, aber es war halt eben, der Informationswert war halt eben gleich null. Also, und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie sogar mehrere Preise dafür bekommen für diesen Kram. Ja, unter anderem. Da muss ja auch die Funkreportage über Thema noch Preise bekommen. Wo man auch das Einzige, was man da rausgefunden hat, war, dass Nazis Hitler cool finden. Wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich dachte, die finden den doof. Ja, das hat die gute Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die in einem Kopftuch, Nemi El Hassan oder so. Das hat die aber auch in einem 20-minütigen investigativen Husarenritt in so einem Interview hat sie das dann rausgefunden. Die ist einfach gut. Ja. Die ist ihr Geld wert. Ja, dieser Herr im Senat von Berlin mit diesem Zitat hier zu einer Demo. Also ein Verbot wäre mir sehr sympathisch gewesen. Wir haben das sehr sorgfältig geprüft und festgestellt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung leider auch für Arschlöcher gilt. Ja, ja, das ist aber bedauerlich. Ich finde das vor allen Dingen großartig. Wir haben das sehr sorgfältig geprüft und haben festgestellt, Demokratie gilt auch für Leute, die nicht meiner Meinung sind. Ja. Und auch wenn die eine Kackmeinung haben. Also da kann man denen ja nur beglückwünschen. Ja, kann man ja nicht wissen, ne? So als Innensenator von Berlin. Nee. Weil wenn du dir so den... Ich weiß nicht, jedes Verfassungsgerichtsurteil zum Thema Meinungsfreiheit gelesen haben. Oder wenigstens... Ja, aber komm. Jetzt macht ihr hier alle so einen auf arrogant. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat denn das gewusst? Wie, was gewusst? Ja, würde ich sagen. Dass Grundordnung auch für Arschlöcher gilt. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, gut. Wenn das natürlich ach so, ich dachte, das ist jetzt gleich, aber gut. Ist das da unten eigentlich eine Fußzeile? Also das da oben ist rausgekommen, weil der Typ beim Rollerfahren auf sein Handy geguckt hat. Ich glaube nicht. Das sehen jetzt auch unsere Zuschauer gerade nicht, weil es überdeckt ist. Wenn man beim Rollerfahren aufs Handy guckt, passiert Charlotte. Nee, es war ja ein Auto. Ja, also ja. Hier ging es um den Geburtstag von Rudolf Hess. Das ist ja auch immer wieder so ein Ding. Mhm. Ja. Und ein Spaß für Jung und Alt quasi. Mhm. Ja, lass sie doch da. Ich meine, was bringt das denn? Warum sollen sie da nicht ihre Folklore aufführen? 800 Leute in der. Wie groß ist Berlin? Verdammt nochmal. Ja, komm. Das ist halt, ich weiß auch nicht. Ich finde auch nicht, dass man den Hess feiern muss. Nee, feiern muss man den nicht, aber muss man da dann gleich wieder überlegen, das zu verbieten oder was? Ich meine. Das sind halt 800 Bekloppte, das weiß auch jeder. Ja, vor allem, dann gehen sie woanders hin. Dann laufen die zwei, dreimal im Kreis und dann ist gut. Vor allem, was hilft es denn? Dann gehen sie woanders hin. Früher waren die Demonstrationen in Wunsiedel, da wo der Penner begraben liegt. Ne? Dann haben sie es damals da gemacht, dann haben sie es da verboten, dann gehen sie woanders hin. Also solange du nicht grundsätzlich ein Gesetz durchdrückst, in dem steht, wenn du Nazi bist, dann darfst du nicht demonstrieren, dann bringt es überhaupt nichts, das in einzelnen Städten verbieten zu wollen, weil dann gehen die halt woanders hin. Ja. Und ja, ich habe Rudolf Hess gerade Penner genannt. Wenn es euch stört, dann habt ihr selber Schuld. Ich würde sogar so weit gehen, in eine Drecksau zu nehmen. Das ist kein Problem, wir sind alle nicht. Ich werde das mal überprüfen. Ich weiß jetzt schon, welcher User mir nachher in den Kommentaren wieder einen einschenken würde, weil ich so ein fucking Gutmensch bin. Weil du so linksversifft bist, ne? Wieso denn? Ja, ich bin mal gespannt. Taxim, du alter scheiß Kulturmarxist, jetzt sei mal ruhig. Er hat das K-Wort gesagt. Mich extra zurückgehalten. Genau, also ich werde jeden Kommentar wegnehmen, der irgendwie nicht das Wort Kulturmarxismus enthält. Genau. nicht auch darauf eingeht, warum Kulturmarxismus voll richtig und echt ist. Ja. Ja. Okay. Ja, dieses Video hier, das werde ich nicht vorspielen, aber es kommt natürlich in die Quellen rein. Hier hat jemand, der für Rebel Media gearbeitet hat, das werden sicherlich die meisten von unseren Zuschauern kennen. Das ist in Kanada so ein, es war mal ein alternativer Fernsehsender von diesem Ezra Levant, der den gegründet hat mit noch so einem anderen zusammen. Und die haben dann irgendwann pleite gemacht und haben sich im Internet dann irgendwie neu gegründet, halt unter dem Namen Rebel Media. Und haben viel unsinnigen Kram irgendwie produziert. Ich erinnere mich da noch an diese Sendung über Europa irgendwie, wo dann der Moderator irgendwie was von Deutschland erzählt hat und hinter ihm eingeblendet war eine Karte von Frankreich, die in Deutschlandfarben aber angemalt war. Also das ist so der Level von Rebel Media gewesen. Und sie haben da auch behauptet, die Finanzkrise in Griechenland hätte wie in Amerika an Immobilienblase gelegen und lauter so ein Kram. Und was sie halt auch gerne und viel gespielt haben, ist das Opfer. Ne? Also, ich sag mal, vor allem deren Videos über deutsche Politik sind, ich sag mal, erheiternd. Ja, ja, erheiternd. Und Ja, genau. Und es gibt halt so ein paar Nasen, die man kennt, wie Lauren Southern, die früher bei denen war. Oder ja, und das ist jetzt auch das Ding, darum geht's jetzt nämlich halt hier auch in diesem Video. Sie nicht mehr offiziell da, die Lauren Southern? Nee, ist hier neben auch irgendwie, hier steht Going Independent, das ist, glaube ich, irgendwie das Video auch gewesen, wo sie das irgendwie erzählt. Ach, okay, ja, einfach mal hingucken. Fun Fact. Und aus dem Video hast du dann halt auch erfahren, dass dieses Going Independent danach kam, dass halt Lauren meinte, müssen wir denn jetzt schon wieder nach Spenden fragen, und der Ezra sie dann loshaben wollte und ihr dann Hush Money angeboten hat. Und die Hush Money hat er auch diesen Colin Robertson angeboten, also dass du halt dein Schnabel halten tust über die Business-Gebärden von Rebel Media. Genau, weil die halt eben jede Menge, also die fragen halt bei jeder Gelegenheit nach Geld. Und das ging dann sogar so weit, das hatte man damals halt auch schon mitbekommen, die eine von denen war auch daran beteiligt, die hatten da irgendwann mal diese eine Aufführung gestört von diesem einen Theaterstück, wo da jetzt irgendwie der Trump irgendwie Cäsar ist oder irgend so ein Ding. Und da sind die dann irgendwie rumgerannt und haben irgendwie rumgekeift von wegen, oh, Hass auf Konservative wird hier geschürt und so. Und da hatten sie dann von Rebel Media so eine Spendenseite eingerichtet. Das Dumme war nur, dass sie die Spendenseite schon eingerichtet hatten, bevor überhaupt diese Aktion stattgefunden hat. Also, ja, und das Schauspiel, das war ja auch, das wurde schon mit was, mit 5 oder mit 6 oder 4 verschiedenen Präsidenten aufgeführt. Ja. Und das ist halt so ein ganz alter Hut, und dann kommen die Leute halt rein und meinen so, this is violence, you're Nazis, oh my God, this is hatred. Weißt du, wo dann halt die Konservativen rumheulen und sagen, words are violence, place are violence. Ja, genau. So. Ist halt Full Circle Blödsinn irgendwie, ne? Und von dem Astor Lavand, also das erste Mal, dass ich irgendwie was von dem angeguckt hatte, da hat er irgendwie erzählt, so, ja, hier, das mit der NSA, das ist gut und Snowden hat uns keinen Gefallen getan und wir müssen wissen, was unsere Feinde irgendwie wollen und so. Da habe ich dann nur in die Kommentare geschrieben, hier, Ezra, gib mir bitte alle deine Kennwörter. Ich muss wissen irgendwie, nicht, dass du irgendwas anstellst, so, ich muss das wissen, gib her. So ein Heini, ey. Ja, das war Rebel Media. Also ich muss sagen, also fairerweise, dieser Astral Event hat halt eine gute Sache gemacht, die ihn damals halt eben auch bekannt gemacht hat. Als dieser Jütland-Posten in Dänemark diese Cartoons da veröffentlicht hat, da hat er die als einziger in Kanada gezeigt. Und, du meinst die Mohammed-Karikaturen? Ja, genau. Und ist damit halt eben vor dieses Menschenrechtstribunal, das mittlerweile berühmte, in Kanada zitiert worden. Und da gibt es auch so eine Aufnahme von, wo die ihn dann da irgendwie fragen, so ob er denn vorgehabt hätte, irgendwelchen Leuten damit Ärger zu machen. So. Und er dann irgendwie so sagt, das geht sie gar nichts an. Und wenn sie jetzt davon ausgehen, gehen sie einfach mal davon aus, dass ich die Leute alle verletzen wollte, so, und was jetzt, so, ne, das ist mein Recht und so, ne, wo ich dann halt auch denke, so, ja, so sollte es eigentlich sein, also. Aber naja. Ja, die neuen Freiburger in der FDP hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal hier. Das ist ja halt so ein Haufen Progressiver, also nicht zu verwechseln mit den progressiven Liberalen, die es ja jetzt auch noch gibt, aber die da gibt schon länger. Ich wollte dich gerade fragen, ob du so Piraten-Flashbacks gekriegt hast. Ja, ja, genau, ja. Also definitiv bei denen pausenlos. Ja. Lag er nachts im Bett und nein, Progressive, nein. Wir müssen jetzt auch mal über die Frau reden. Nein. Ja, auf dem nächsten Stammtisch steht dann auf einmal Jasna Strick als neues Mitglied der FDP oder was? Aber ja, ich genau, und bewirbt sich um den Posten der Gleichstellungsbeauftragten. Ja, aber auf jeden Fall dieses Ding hier mit von wegen Homo- und Transphobie und Rassismus und so weiter, das ist halt auch wieder so ein Ding, was ja in Amerika auch schon ewig irgendwie rumläuft und halt in Deutschland von den Grünen natürlich auch ganz stark vertreten wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat es leider auch der entsprechende Antrag auch in das Wahlprogramm der FDP geschafft. Also, wo dann hier so Sachen drin standen, wie halt eben dieses Diversity Management, da kommen wir gleich nochmal zu. Und halt die Sensibilisierung staatlicher Entscheidungsträger und so ein Quatsch für Toleranz und Akzeptanz. Habe ich das gerade? Hat es das ins Wahlprogramm geschafft oder nicht? Ich glaube schon, ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat es das ins Wahlprogramm geschafft. Ins Bundeswahlprogramm? Ja. Das prüfe ich jetzt mal nach. Ja, dann google mal. Aber auf jeden Fall auf jeden Fall Diversity Management, ne? Das ist halt diese Nummer hier. Und das läuft halt eben hinaus genau auf diese Sache, die halt Jordan Peterson da bemängelt hat als mögliche Konsequenz von dem C16. Also dieses, dass man halt eben irgendwelche, den Leuten irgendwelchen Bias unterstellt, irgendwelche Voreingenommenheit und das halt eben gerade im Arbeitsleben überall irgendwie den Leuten unterstellen muss und darauf ausgehend dann halt alle Entscheidungen irgendwie treffen muss, die da sind, damit man halt irgendwie Vielfalt hat, weil das ja angeblich so viel besser ist als andere und ja auch nicht normal irgendwie entstehen kann. Nee, das muss alles gemanagt werden. Das kann nicht einfach dann das Resultat sein, von was die Leute gerne mögen, sondern das ist halt alles generalstabsmäßig geplant, bitteschön. Und das ist halt genau dieses Ding so, ne? Und ich finde das Wort Diversity Management. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, das ist auf den ersten Blick, findet man da nichts. Muss auch fairerweise sagen, die sind im Wahlprogramm relativ dünn. Neben allem, was mit irgendwie Wirtschaft und Bildung zu tun hat, sind alle anderen Punkte relativ klein und da war jetzt auf den ersten Blick das nicht zu finden. Okay, dann google ich jetzt auch nochmal. Also es gab auf jeden Fall diesen Antrag, den gab es auf jeden Fall, weil ich habe ja Zugriff da auf dieses Portal, wo darüber geredet wurde. Und es gab in diesem ganzen Wahlprogramm einen extra Block Menschenrechte, wo ich schon gedacht habe, oh weia. Und da stand ja. Ja, es gibt ja auch den Punkt universelle, wie heißt denn das hier, Menschenrechte gelten weltweit. Der ist aber so eine halbe Seite lang und da. Ach, Moment, warte mal. Universalität der Menschenrechte. Wir freien Demokraten bekennen uns zur Universalität der Menschenrechte und lehnen jegliche Versuche ab, ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder eines sonstigen Statuses. Die Unterdrückung oder Angriffe auf andere Menschen und Bevölkerungsgruppen sind stets Angriffe auf die Freiheit der gesamten Gesellschaft. So treten wir entschlossen der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen in der Außen- und Entwicklungspolitik entgegen. In der Außen- und Entwicklungspolitik? Und setzen uns dafür ein, LGBTI-Projekte weltweit zu fördern und bei Strafverschärfung gegen LGBTI die Entwicklungszusammenarbeit zu kürzen. Ja, also das ist das Programm hier halt eben. Und dann, welche Seite war das hier? Seite 59. 63. Ja, dann gehen wir auf Seite 59. Weil da hast du nämlich genau das Ding mit dem Diversity Management hier, was ich hier gerade vorgelesen habe, da. Was? Transphobie und Rassismus. So. Und dann hier hast du dann dein Diversity Management. Ne? Das ist genau der Antrag, der ist also durchgekommen. Das ist der Antrag hier, von dem ich geredet habe. Das ist das, also ich habe hier auf Seite 59 Menschenrecht auf Asyl, aber na gut. Das ist das aktuelle Wahlprogramm hier. Das mit. Dann habe ich vielleicht noch eine alte Version. Schauen wir nicht länger zu. Obwohl, hier steht Entwurf, okay. Hä? Ja, also ich meine nämlich, ich habe hier das Finale und da ist es nicht drin. Okay. Ich muss sagen, ich finde den Begriff Diversity Management, Diversity Mainstreaming, ich finde die gruselig. Also ich weiß nicht. Das ja, aber das läuft halt auf diese C16-Geschichte genau hinaus, ne? Also wenn das das ist. Dann suche ich jetzt doch nochmal auf der Seite. Nur damit wir das erklären können. Dass uns das hier nicht wieder passiert, dass wir Fake News betreiben. Jetzt wird hier alles gnadenlos zu Ende recherchiert. Oder wir beauftragen nachträglich nochmal die Tagesschau-Faktenchecker. Die sollten mal den Begriff Kulturmarxismus checken. wo stand das? Das ist doch nur ein Fantasiewort, das Neurechte benutzen, um gute Menschen zu diskreditieren. Rechtsradikaler Kampfbegriff! Wir werden den Begriff Mainstream bekannt machen. Doch, steht immer noch drin. Seite 96. Das ist ja alles verwirrend. Meine Version hat nicht mal 96 Seiten. Ja, die habe ich jetzt aber gerade von der... Ja, das ist alles gut verschlüsselt hier. Aber die habe ich jetzt hier... Ja, komm, egal. Ich glaube dir das jetzt... Das habe ich jetzt von der Homepage gerade gezogen. Bundestagswahlprogramm 2017. So. Da steht jetzt nicht mehr Entwurf. Und dann haben wir hier Seite 96, so. Und da haben wir jetzt hier wieder unsere Homo- und Transphobie. Und hier haben wir unsere geschlechtliche Identität. Und hier haben wir unser Diversity Management. Also ja, ich doch keinen Quatsch erzählt. Super. Ich fand das aber in dem anderen Programmentwurf auch ganz witzig, dass man sagt, du kannst Entwicklungshilfe kannst du an die Einhaltung von Genderrechten koppeln. Okay. Das stand ja, dass halt gesagt wird, wenn klar ist, dass dort so Grundrechte für diese Menschen nicht gelten, dann kannst du da halt mal den Hahn zudrehen. Ne? Das heißt, irgendwie so mit Saudi-Arabien großartig hasseln, das wird dann ja schwer. Na gut, wir zahlen aber an Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das ging aber um generell, aber ist jetzt auch Essig. Ja, und hier haben wir nochmal den meines Erachtens nach richtig guten Punkt in diesem Programm, der aber leider dann wahrscheinlich, ich wüsste nicht, mit welchem Koalitionspartner man das im Moment machen möchte, aber die FDP ist halt für das Wechselmodell bei Sorgerechtsfällen, also dass halt eben nicht mehr wie bisher dann quasi immer ein Elternteil das Kind halt hat und das andere bezahlt, in den meisten Fällen ja halt die Mutter dann kriegt das Kind, sondern dass das halt abwechselnd dann immer ist, halt im Wechsel. Es stehen ein paar vernünftige Sachen drin, also ich finde auch diese Verantwortungsgemeinschaft total prima, dass es ein bisschen weiter oben war. Ist auch eine richtig schlaue Idee. Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Also ich meine, ich als Mitglied kann mich da auf jeden Fall ein Lied von singen, ne? Also es ist schon so, dass viele Sachen bei der FDP auf jeden Fall ziemlich richtig laufen, aber halt eben auch ein paar Sachen, wo sie halt so diese 0815 Normie-Geschichten halt eben, ne? Ich kann das ja verstehen, so wenn einer ankommt und irgendwie sagt, so hier die homo- und transsexuellen Leute, so alle sind böse zu denen, irgendwie müssen denen jetzt helfen. Da sagst du halt dann von vornherein nicht einfach irgendwie von wegen so, ja, nee, kann mich am Arsch lecken oder so. Ne? Aber dass da halt so ein Rattenschwanz an Wahnsinn halt drinsteckt, wie dieses Diversity-Management, wo man allen Leuten irgendwelche Sachen unterstellt und dann darauf hinausgehend die dann irgendwie in ihren Firmen irgendwie belästigen will, ja, dass die sich dann irgendwie um soziale Gerechtigkeit kümmern, anstatt um ihre Arbeit irgendwie. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Einfallstor halt für diese ganzen Probleme, die wir halt in letzter Zeit gesehen haben. Diese Diversity-Management-Geschichte. Kulturmarxismus. Genau. Ja. Ja, der Artikel, ich keine Ahnung, ich habe den gelesen und ich habe irgendwann abbrechen müssen, weil es einfach so cringe-worthy war, wo ich mir denke, so Leute, also, ja, Trump wurde jetzt gewählt, aber ihr habt keine Gangs auf der Straße, die euch in Camps bringen. So liest sich der Artikel. Wenn ich mir echt denke, hat man die Leute jetzt dort so verschreckt, dass jetzt wirklich so Angst voreinander haben. Also fand den Artikel einfach nur ein Stück weit verstörend, einfach so. Machen die Medien die Leute in den USA wirklich so verrückt? Also achten die Leute wirklich so auf die Medien? Aber das ist halt auch nochmal ein bisschen ein reißerischer Artikel. Aber der Artikel ist einfach so, ich, keine Ahnung, ich, einfach übertrieben, weißt du? Also ich malen ein Bild, wie das jetzt 2 Minuten vorm Faschismus stehen in den USA, weißt du? Ja, aber damit putscht die Leute halt so auf, dass das, was ich vorhin meinte, weißt du, dass so Eskalationsspiralen einseitig angetrieben werden. Damit putscht du Leute auf, dass die glauben, es ist jetzt okay, die Waffe in die Hand zu nehmen oder Gewalt anzuwenden, ja, weil man denen die ganze Zeit eintrichtert, ihr steht quasi um Schamhaaresbreite davor, irgendwo abtransportiert zu werden. Ja, es ist einfach dieses, du hast ja dein White Guilt, Black Pride etc. Und es wird halt darauf rumgeritten wie noch was, aber ich Leute, wirklich, also der Artikel ist einfach nur grausam, den zu lesen, wo du denkst, Leute, reise nach Hysteria. Das so sensationalisierte Medien, also, sind einfach nicht gut für die Gesellschaft. Aber ich meine, klar, Mother Jones, das ist halt ein halbes Blog-Outlet, was halt einfach nur ein Bild von der Realität zeichnet, was nicht da ist, einfach nur, damit man viele Klicks bekommt. Und wenn du halt eine Story darüber schreibst, wie furchtbar es denn für Familie X ist, dann hört sich das halt besser an, wie wenn du schreibst, ja, das ist gar nicht so schlimm. Und ja, also, ja. Ja, die Schlagzeile sagt schon alles. So, die Tochter wurde vergewaltigt und die haben zu lange gewartet, die Eltern, um zu den Ärzten zu gehen und konnten dann nicht mehr abtreiben. Und jetzt hat die 10-Jährige ein Kind bekommen. Ja. Ja, scheiße. Wer hat da wieder die deutsche Vergewaltigungskultur nach Indien exportiert, frage ich mich. Irgendwer muss es doch gewesen sein. Ja, und hier Libyen hätte gern 17 Milliarden, um die Flüchtlingsgeschichte unter Kontrolle zu bekommen. Also, da gibt es ein interessantes Papier, das heißt Migration as Weapon, wo man halt sieht, wie Staatenchefs Migrationsströme halt verwenden, um sie politisch ausschlachten zu können. Und 17 Milliarden ist halt schon so eine Summe. Also. Aber ja, also, wir werden wahrscheinlich da Geld ausgeben müssen, relativ viel, um irgendwie den Ansturm auf Europa zu verringern, der da sich zusammenbraut. Also, ja. 17 Milliarden von der EU für die Grenzsicherung. Oder sonst? Mehr Flüchtlinge. Also. Alleine die Schlagzeile, die riecht für mich schon irgendwie so nach Türkei-Deal. Ja, aber man muss halt auch sagen, bevor da im arabischen Frühling die Staaten da im Maghreb und so reihenweise umgefallen sind, hatten wir ja auch mit allen von den Diktatoren Deals, dass die ihre Grenzen zuhaben. Also Ben Ali und Gaddafi etc. Und die Deutschen vertrauen Putin mehr als Trump. Das ist auch schon so eine Schlagzeile. Also einfach nur für sich, das war eine Umfrage vom Pew Research Center. Ach, aha. Ja. Ich fand einfach nur die Überschrift ganz interessant, dass halt einfach so die Meinungsmache mit Trump, Deutschland hast du ja auch in der Studie gesehen, dass wir im internationalen Vergleich die negativste Berichterstattung über Trump haben. Und man hat in 37 Staaten weltweit befragt. Und ja, und wir haben halt mehr Vertrauen in Putin wie in Trump, aus Gründen. Also. Ja. Und wer sich fragt, wie das aussieht, der kann einfach mal zum Anfang des Streams zurückspulen. Ja, das ist immer noch die alte Geschichte, über die haben wir schon mal gesprochen. Das war eine Frau, die halt Sozialbetrug aufgedeckt hat und wo dann erstmal der Arbeitgeber nicht so fröhlich war, dass sie das aufgedeckt hat und sie später auch nicht dann eingestellt worden ist und ja, wo es halt Ungereimtheiten gab, wo man sie halt ermuntert hat, es unter den Tisch fallen zu lassen und nicht zur Polizei zu gehen mit den Notizen, die sie mit ihren Kollegen gemacht haben, um Sozialbetrug aufzudecken. Aber darüber hatten wir auch schon mal in einem anderen Stream gesprochen. Ja, schon ja, der ist auch vom Januar, der Artikel, so wie es aussieht. Ah, fuck. Centrists attack the left, but they are the true ideologues. Oh mein Gott. Wir sind gar nicht doof, ihr seid selber doof. And of course, moderates. Da ist jemand sauer, dass sich die Zaunsitzer nicht seiner Ideologie anschließen. No wonder they're out in the cold und nicht hier, wo wir schlauen Leute sind am Feuer. Mhm. Oh Gott, ey. Soll man da überhaupt reinlesen? Also ist einfach dicht, Mann. Mach dicht. Ich meine, er beschwert sich eh nur, dass die Mitte wegen für alles verantwortlich ist. Und, mhm. Ja. Also wenn ihr euch für uns entscheiden würdet, wir die Guten, dann könnten wir alle Probleme in diesem Land über Nacht lösen. Ja. Und frei Bier für alle. Militante Mitte! Baden-Württemberg an die Schweiz anschließen. Ah, ja. Genau. Oh ja, dann stehst du dazu, Abel? Wo kann ich stehst du dazu? Ich fände das gut. Die Schweiz ist konservativer wie hier. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht will ja Bayern auch noch mitmachen und der Norden, der wird sonst. Was meinst du dann, was dann mit dem Rest von Deutschland passiert? Ich denke da nur an NRW und Berlin, die sind ja so verschuldet. Es degeneriert dann ins Nichts. Nein. Ist eigentlich Zufall, dass immer die Bundesländer richtig im Arsch sind, wo irgendwie die ganze Zeit Rot-Grün regiert? Ja gut, aber Baden-Württemberg wird ja auch noch die Spuren zu spüren bekommen, die grüne Regierung anrichtet. Mhm. Naja, gut, der Kretschmer ist ja nicht wirklich grün. Ne? Anrainerregionen. Ja. Ja gut, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das all zur Debatte gekommen ist, ganz einfach, weil diese ganzen Anrainerregionen auch ganz schöne Probleme haben, teilweise im Pendlerverkehr und solche Geschichten. Was wird denn da eigentlich für, was werden da für Gründe in dem Artikel genannt? Ja, es geht generell darum, dass es wohl Leute gibt, die sich das wünschen und es ist aber alles nicht so einfach. Das ist quasi der Artikel. Ja, aber die schreiben jetzt nicht, warum sich die Leute das wünschen. Weiß ich nicht, glaube nicht, nö. Nur halt eben so direkte Demokratie. Ich glaube, weil die Schweiz halt einfach ein wunderschönes Land ist. Ich war am Samstag in der Schweiz, aber ich habe da gearbeitet. Wollte ich nur mal gesagt haben. War es denn wenigstens schöne Arbeit? Naja, morgens hat es ein bisschen geregnet. Ich habe Gartenarbeit gemacht bei so einem reichen Schnösel. Mittags hat mir die Sonne auf den Kopf geknallt. Da habe ich so einen richtig schönen Redneck-Schatten gekriegt im Nacken, weißt du? Und ja, aber... Hast du dann auch so einen Kornhalm im Mund gehabt und hast so eine Latzhose an? Ja, na sicher, ja. Ich war total rural. Ja, also hier so ein Unbehagen über Brüssel und so ein Zeug halt eben. Ach, die wollen es politisieren, ne? Zumal alle Parteien außer der rechtsnationalen AfD eher für mich, bla bla bla. Ach komm, die Probleme gibt es doch schon seit 20 Jahren. Ja, das der AfD so, dass Leute sich das da wünschen. Ganz nach Wien und so, die Region, weißt du? Ja, und Euro und so ein Zeug halt eben, ne? Ja, eben. Ey. Also da gibt's, das kann ich unseren Zuschauern sagen, da gibt's bestimmt 100-mal so viele Gründe, warum die sich das wünschen, als jetzt irgendwelche, keine Ahnung, was weiß ich, von Deutschland enttäuscht sein Sachen oder sowas. Ja, dieses Jahr habe ich gefunden, weil ja bei diesem FDP-Ding diese Bundesstiftung Magnus Hirschfeld da genannt wurde, dass man die halt mit Geld unterstützen muss. Und da habe ich mir mal angeguckt, was die so machen. Und die machen unter anderem sowas hier. Fachtag Familie von morgen. Mit ganz viel es Kirche. Klingt direkt bedrohlich. Kirche, noch mehr Kirche, extra Kirche, alles Kirche, ja. Was für ein tolles Benetton-Werbebild. Ja, und die Schwesig war ja auch noch irgendwo. Tada. Ja, und da reden die da halt irgendwie mit Sozialwissenschaftlern. Ich glaube, die Schwesig, die ist so ein bisschen wie dieser Agent Smith von Matrix. Der ist halt einfach überall und kann sich auch in andere reinmorphen. Das geht ja schon gut los mit die Familie, kann man sich nicht aussuchen. Oder doch? Ja, das ist auf jeden Fall die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Ja. Ja, dieses wollte ich mir auch nochmal angucken mit euch. Das ist hier irgendwie die Urteilsbegründung von so einem Urteil zum Paragraph 166 StGB, den unsere längeren Zuschauer wahrscheinlich schon ausgiebig kennen, weil ich ihn gefühlt in jedem Stream irgendwie einmal erwähnen muss. Halt diesen Blasphemie-Paragraphen, den sogenannten, den wir in Deutschland haben. Und einer, der unter anderem deswegen auf den Deckel gekriegt hat, das sind ja nicht viele Leute, die deswegen verurteilt werden, aber es gibt immer so 60 Anzeigen, zumindest jedes Jahr in Deutschland. Und einer, der auf jeden Fall hier verwarnt wurde, wie das hier steht, aber auf jeden Fall auch die Verfahrenskosten tragen musste, ist so einer, der sich immer auf sein Auto hinten irgendwelche Sprüche draufschreibt. Und wegen zwei von diesen Sprüchen hat er hier halt auf den Deckel bekommen von diesem Gericht hier, dass das hier entschieden hat. Irgend so ein Amt. Ja, es geht ja auch nicht, wenn du einfach von irgendwem den imaginären Sky Daddy beleidigst. Ja, genau. Und halt auch diese ganzen Begründungen hier, da wird mir auch wieder Angst und Bange. Ne? Also er hat halt sein Auto und so weiter und so fort. Und was da drauf stand, war, Kirche sucht moderne Werbeideen. Jesus, 2000 Jahre rumhängen. Sehr gut. Und noch immer kein also da frage ich mich immer so ein bisschen, was würde eigentlich passieren, wenn halt wirklich mal so ein Eiferer einfach mal so alles, was in einem Jahr an Metal-CDs rauskommt, wo irgendwelche satanischen Texte drauf sind oder Jesus irgendwie ungebührlich dargestellt wird, wenn man das einfach alles konsequent anzeigt, wie viel da am Ende wo mal rauskommt. Das ist doch künstlerische Freiheit, hallo? Ja, das kann man bei E-Mail quasi auch nicht sagen. Immer so, ne? Ja, und auf jeden Fall Angeklagte wollte mit den Beschimpfungen auf der Heckscheibe seines Fahrzeuges provozieren nach dem Motto Aufklärung ist Ärgernis. Und da muss ich halt auch ganz klar sagen, was ist der Unterschied zwischen dem und irgendeinem Edgelord bei Twitter oder so, ne? Ja, was ist der Unterschied zwischen dem und Bomber Harris Do It Again? Ja, oder das. Und jetzt hier das Ding, ne? Nahm er zumindest billigend in Kauf, bedeutsame Einrichtungen der Kirche besonders herabzusetzen. Ihm war bewusst und er nahm es ebenfalls zur Erreichung seines Aufklärungsziels in Kauf, dass seine Beschimpfungen grundsätzlich geeignet sind, bei betroffenen Glaubenden Verunsicherungen für ein angstloses Leben in Bezug auf ihre religiösen Überzeugungen zu schüren und damit ihr Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern. Dass das aus einem Scheißdrecksgerichtsurteil kommt, Alter, das ja. Wenn ich das sehe, werde ich echt sauer. Und das halt eben zu den Leuten, die irgendwie meinen so, ja, aber wieso, hier gegen den Islam, irgendwie Islamkritik ist doch nicht verboten. Ja, das Einzige, was du brauchst, ist ein Richter, der sagt so, ja, wie, jetzt habt ihr irgendwie gesagt, Mohammed ist nicht der Perfekte, hat nicht das perfekte Leben geführt. Allah ist nicht der einzige Gott oder so ein Kram, so, wenn das jetzt einer hört, so, und dann erschüttert das hier führt das zu Verunsicherungen und dann ein angstloses Leben in Bezug auf die religiösen Überzeugungen. Ja, also da stelle ich mir einfach die Frage, weißt du, wenn meine religiösen Überzeugungen so dünn sind, dass ich mich von Jesus 2000 Jahre rumhängen, ärgern lasse, dann bin ich vielleicht auch einfach ein schlechter Christ. Ja. Wenn mich das verunsichert. Und so fängt der Hass auf die Christen in der Gesellschaft an. Wir müssen uns wehren. Seit Jahren wollen sie diesen Artikel aushöhlen und abschaffen. Wir wurden von der UN und der EU ermahnt, dass wir ihn streichen sollten, aber wir werden ihn nicht streichen. Die Sprüche habe ich extra knusprig formuliert. Er wird dafür büßen müssen. An den Pranger mit ihm. Ja, und irgendwo stand hier noch irgendwas von wegen... Da sind mehrere so Sachen hier drin, die auf jeden Fall ziemlich... Ja, hier genau. Christusverehrung bzw. das Leiden Christi und bla bla bla bla bla. Also, ne, das sind Gerichte. Das Leiden Christi, so den Typ hat es wahrscheinlich nicht mal gegeben. Ja, eben. Was, genau. was passiert als nächstes? Ja. Krieg ich Ärger, wenn ich über die Leiden Dumbledores witzig mache, weil sich irgendjemand davon angegriffen fühlt? Heiliger Dumbledore, ist ein wichtiger Pfeiler des millennialen Glaubens. Mach dich nicht lustig über den. Der ist praktisch, hast du nicht letzte Woche aufgepasst, der kann uns den Holocaust erklären. Ja. Ich glaube, das war vorletzte Woche schon. Aber ja. Ja, gerade im Opfertod Christi vollzog sich bla bla bla bla bla. Das ist ein verficktes Gericht in Deutschland. Boah, Alter, da wird einem ja schlecht, ey. Ja, was? Gerade im Opfertod Gollums vollzog sich für die Gläubigen. Ja. Lösung von Ringen. Ne, was diese Sachen wirklich, wirklich ernst nimmt als Zeug, was Menschen passieren kann. Ne? Was als schützenswertes Rechtsgut. Es ist der reine Wahnsinn. Ja. Kommt in die Quellen, den Rest von dem Kram könnt ihr euch auch noch durchlesen hier mit dem Papsttum, was da irgendwie beleidigt wird, das arme Papsttum. Aus welchem Bundesland war das? Hier bezieht sich Bayern hören, ne? Nürnberg hier irgendwie, aber das Ding selber war, glaube ich. Tatsächlich, in Bayern würde es mich nicht so wundern, wie als wenn das jetzt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. In Hamburg oder in Sachsen-Anhalt gewesen wäre. Nordrhein-Westfalen. Ja, aber gut, in Nordrhein-Westfalen sind die Leute teilweise auch ziemlich heftig drauf. Ja, gut, bei Münster, da kann ich mir das auch gut vorstellen. Also Münster und Paderborn, das sind ja auch so Gegenden, also wenn die Richter dann von da kommen, dann sind die ja auch einfach so sozialisiert. Weißt du, ich glaube, in Berlin hättest du da wesentlich größere Chancen, dass du mit sowas durchkommst. Aber in Berlin haben sie ja diese Kirchenmitgliedschaftsmafia, wo sie dir da quasi wenn du da hinziehst, irgendwie einen Brief schicken von wegen, hier weisen sie uns mal nach, dass sie nicht in der Kirche sind und solange bis du den Nachweis nicht erreicht hast, darfst du erstmal weiter bezahlen. Ja, das ist ein Tick aus der Welt. Hier steht, wir dürfen uns niemals dem Islam anpassen. Und hier geht es vor allen Dingen halt eben um die weltanschauliche Neutralität vor Gericht. Also jetzt passend zu dem Ding von eben. Ist aber aus dieser Woche gewesen, dieser Artikel. Steht jetzt kein Datum dabei. Ist auch nur relativ kurz. Halt, ja, was heißt Artikel? Ist halt so ein Meinungsbeitrag, würde ich eher sagen, von dem Herrn Schirmer hier. Aber ist auf jeden Fall sehr richtig, meines Erachtens nach. Also, er meint hier, wo stand das hier? Genau, die vorgebliche Religionsfreiheit, also es bezieht sich auf ein Urteil, wonach eine Muslima ihr Kopftuch aufbehalten darf vor Gericht als Referendarin. Und er schreibt hier, die beschneidet in dem Fall das Recht der Bürger, sich wenigstens vor Gericht mit unparteiischen Staatsdienern konfrontiert zu sehen. Und wie ihr gerade von diesem Urteil da gesehen habt, ist das auch durchaus notwendig. Und dann meint er hier halt eben, von wegen, da könnte ja jeder da irgendwie sich ein Holzkreuz umhängen und so weiter und so fort. Das ist aber ein wirklich weiser Spruch, dass ich halt wenigstens vor Gericht das Pflicht, die, also dass ich das mein Recht gewahrt sehen will, dass ich da jemanden vor mir habe, der wirklich nur dem Recht verpflichtet ist und bei dem ich nicht Angst haben muss, dass wenn meine Straftat irgendwie irgendwelche seiner religiösen Gefühle tangiert, dass das am Ende da irgendwie mit reinspielt. Ja. Das finde ich schon sehr treffend. Genau, und vor allen Dingen dem weltlichen Recht, muss man auch dazu sagen. Ja, ja, dem Strafgesetzbuch. Ja. Ne? Ja, muss leider dazu sagen. Gibt es genug Leute, die da meinen so, ja, aber Gottes Gericht. Ja, also das ist halt so das Ding mit dem Jens Spahn, der ja auch gemeint hat, dass man die Burka verbieten sollte. Das war ja auch so ein Aufschrei-Ding. Was ich immer noch nicht verstehe, weil die Burka, also ich habe den ist schon ein bisschen her und ich habe es zugegebenermaßen auch nicht so richtig aufmerksam gelesen, aber ich habe im Koran nirgendwo entdeckt, dass da steht, du musst eine Burka tragen. Nee, da steht auch nicht drin. Da steht, glaube ich, drin, dass man sich irgendwie verhüllen muss oder so. Die Haare müssen halt weg sein, weil, wie jeder weiß, werden Männer von Haaren geil. Und ne? Aber mit der Burka, das ist eine rein kulturelle Sache und das sehe ich nicht ein. Also ich sehe nicht ein, warum jemand aus kultureller Sicht ein Recht haben soll, sein Gesicht zu vermummen. Ich weiß nicht, dann kommen ja als nächstes kommen dann irgendwelche Fußball-Ultras und sagen, ja, wir wollen aber auch Sturmhauben tragen, wie sie das im Stadion machen, wenn sie Pyrotechnik zünden. Ne, aber das ist unsere Kultur, das ist unsere Fußballkultur, das müsst ihr respektieren. Ja. Genau, das passt eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall schreibt er, die erfolgreiche Trennung von Staat und Religion trug möglicherweise mehr zum Wohlstand und zum friedlichen Zusammenleben in Europa bei, als alle technischen Fortschritte zusammen. Ja, es kann durchaus sein. Also es hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen zu den Freiheiten, die wir halt heute genießen. Das würde ich schon sagen. Ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Es gab tatsächlich einen Fall in Schweden, wo sich Ultras um Vermummungsverbot zu umgehen, Kneecaps angezogen haben. Okay. Nein. Ja, also da sieht man, ja, ohne Witz, da sieht man, wo das doch rein theoretisch hinführt. Also ich kann doch, wenn ich halt sage, nein, nein, nein, das muss sein, weil Kneecap ist Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ja, geil, dann weiß ich nicht. Wir leben ja in Zeiten, wo man genderfluid ist. Das heißt, auch ich als Mann bin ja irgendwo gleichzeitig auch eine Frau, wenn ich mir das nur doll genug wünsche. Und dann kann ich mir auch eine Burka und einen Kneecap anziehen und hingehen, wo ich möchte. Und keiner kann mir ins Gesicht gucken. Ja, es gibt, glaube ich, auch so ein Video von Henrik Broder, wo er irgendwie mit Burka, ich glaube, übers Oktoberfest geht. Und dann da irgendwie auch so Luftgewehr schießt und solche Sachen irgendwie. Ist auch ganz lustig. Da steht halt mit so einem Luftgewehr da und hat halt eine Burka an. Ja, das hier war von Ewe, glaube ich. Die bin ich da. Von mir? Nee, das habe ich eingereicht. So. Das kam aber im Endeffekt von hier at Tyler Soldiers, der auch ab und zu mal was schickt. Das ist ganz interessant. Also die Kritik an Online-Werbeanzeigen durch Internet-User nimmt deutlich zu. Das heißt also, es werden mehr Leute mobilisiert, irgendwie dazu ihren Unmut laut zu geben. Und es geht vor allem um die sogenannte sexistische Werbung. Also 60% der von Kritik betroffenen Werbung ist der Herabwürdigung von Frauen verdächtig, etc. pp. Und der Deutsche Werberat selber sagt, eine Vielzahl dieser Fälle ist überzogen. Es hat den Eindruck, als würde die Internetwerbung gegenwärtig organisiert unter Beobachtung gestellt, um ein Beschwerdeverfahren bei Werberat einleiten zu können. Dies betrifft insbesondere die Rubrik geschlechterdiskriminierende Werbung. Und da wissen wir auch schon ganz genau, welche üblichen Verdächtigen hinter sowas dahinter stehen könnten. Ich sag eine mal, kleine, wurzellose, internationale Elite. Ja, und jetzt sagen, Feministen. Jetzt sagen die einen hier, die sagen, es ist zu viel und das stimmt, also es passt auch nicht. Und ich weiß schon genau, was die anderen sagen werden. Die anderen werden sagen, wir haben so viel gemeldet, aber es wird nicht entfernt. Ihr müsst jetzt den Mittelsmann abschaffen und wir müssen das jetzt übernehmen. Nee, da muss dann einfach wieder Shahak Shapira in seinen Shahakopter steigen, da vor die Zentrale fliegen und einfach alles dann, was da gemeldet wurde, einfach mit Sprühkreide auf den Boden malen. Nun, das wird aber schwierig bei Hochglanzfotos oder so. Ja, wenn es einer kann, dann zumuten, weibliche Rundungen zu malen. Wenn es einen gibt, der das mit Sprühkreide kann, dann ist es Shahak Shapira, bin ich mir ganz sicher. Super Shahak, wie ihn seine Fans nennen. Ja. Ich denke, er kann auch fliegen. Und ist alles nur eine Frage von den Schablonen, die er sich vorher baut. Shahak Schablone? Ja. Der ist jetzt Best Friend mit Shlomo. Vielleicht kann er den ja fragen, ob er dem einfach mal hilft. Shlomo Shapira. Ja, die fusionieren dann wie bei Dragon Ball und dann sind die Shlomo Shapira. Das größte Scheusal des Universums. Ja, beim Transporterunfall werden sie zusammen ihre Muster vertauschen sich dann. Ja, das ist so ein Ding, wo ich drüber gestolpert bin. Das ist so eine, keine Ahnung, Werbeagentur, PR-Agentur oder so weiter. Und die sind hier in San Francisco und Hamburg. Da muss man schon hellhörig werden. Weil das ist irgendwie dieses Ding hier, wo dieser eine Vogel hier hingewechselt ist. Wo war das hier? Genau, der Herr Hensel. War das der? Das war auf jeden Fall der mit Fearless Democracy. Und ich glaube, das war... Kein Geld für rechts. Kein Geld für rechts, genau. Und die sind hier Leadership and Political Correctness. Und wollen hier, dass Google hier irgendwie Don't Do Evil macht. Und, ja, aber eigentlich so dumm ist das ja nicht, weil... Es ist ja eigentlich genau das, was wir auch sagen. Leute sind nicht böse, weil du sagst, sie sind böse, sondern sie sind, wenn schon, böse, weil sie böse Dinge tun. Ja, aber das, was sie hier ja quasi den Leuten sagen, ist so nach dem Motto, ihr braucht eine Haltung. Und das zeigt sich halt in diesem Begriff Brand Safety, den ich bisher noch nicht kannte, aber ich habe das dann natürlich direkt mal hier gegoogelt. Und Brand Safety, das ist halt genau dieses Ding halt, dass deine Werbung halt nirgendwo die Werbebotschaft nicht angefärbt wird und das Image des Werbetreibenden nicht geschädigt wird und dass das halt nicht in Verbindung, also hier, wo schnell ist hier, Werbung nur auf Seiten von Werbetreibenden, in Klammern Publishern, angezeigt werden soll, deren Content in Anführungsstrichen sauber ist. Sonst könnten zweifelhafte Inhalte der Webseite und so weiter und so fort Image des Werbetreibenden schädigen. Das ist Brand Safety, meine Damen und Herren. Und das ist halt einer der Hauptgründe. Adware, Alkohol, Beleidigung, Erotik, Gewalt, illegale Downloads, illegale Rauschmittel und Volksverhetzung. Ah ja. Die wollen alles verbieten, was Spaß macht. Na gut. Was sind wir jetzt? Sind wir jetzt Alkohol oder eher Erotik? Oh. Ich bin Adware. Ja. Werbung für Katzen ist das bei dir. Katzen-Awareness. Ja. Hast du hier installiert. Ja, ne, also das ist auf jeden Fall halt dieser Trend. Dieses ganze Virtual Signaling-Kram. Im Endeffekt, also der hier Metacur, der YouTuber, der hat das schon von Anfang an richtig aufgefasst, dass halt diese ganzen Sachen so im Kern auf dieses Clean-Machen für die Werbetreibenden halt zurückzuführen ist. Also sei das jetzt irgendwie dieses 4chan-Ding, dass man da plötzlich irgendwie gegen Gamergate vorgehen muss und das alles irgendwie reinmachen muss und so. Oder halt eben diese Google-Ad-Geschichte hier mit PewDiePie und das ganze Zeug. Das ist alles dieser Kram, weil die da halt nichts dran verdienen. Ne? Also wenn die Werbetreibenden sagen so, dann haben sie halt kein Geld. Und das ist im Endeffekt halt das, was die Leute da antreibt. Ja, die machen jetzt seit langer Zeit rum mit, ich weiß nicht, Zensurbestrebungen. Und jetzt ist ihnen das erste Mal irgendwie der Gedanke gekommen, dass das vielleicht die Falschen treffen könnte. Und jetzt sind sie total schockiert, dass die ganzen Sachen, die man da geschaffen hat, das Internet zu zensieren, ja auch Leute treffen kann, die sie toll finden. Ja, aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat auf jeden Fall nichts mit Hass zu tun. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts was zu tun. Ich habe den Artikel selber auch gar nicht gelesen, weil es ist einfach so, ich keine Ahnung, was soll ich jetzt erwarten, dass jemand rumheult, dass LGBTQP-People irgendwie Probleme haben mit freier Rede. Ja, wer hätte es gedacht? Du tust Zensur Bestrebungen angehen und es wird auf jeden Fall falsche Leute treffen. Immer. Ja, und das hier sind also, ja nicht mal neue Sachen. Ne? Also, dass man da unter Klarnamen eigentlich auftreten soll, ist ja schon seit Anfang von Facebook so. Und ja, aber jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn das erste Mal von Hengameh ein Beitrag irgendwie wegzensiert wird, weil sich irgendein Allmann von ihr beleidigt fühlt und das dann halt auch wirklich mal durchgezogen wird. Was meinst du dann, wie dann das Geschrei auf einmal groß ist? Ja. Ja, das ist ja hier im Endeffekt die englische Entsprechung. Wenn du halt Worte wie Dyke, Fag oder Tranny benutzt, dann kann der Algorithmus nur schwer feststellen, ob du LGBTQ plus XY bist und das ironisch oder empowernd meinst oder ob du jemand bist, der diese Leute nicht mag und deswegen solche abfälligen Bezeichnungen benutzt oder ob du bei Fag vielleicht auch nur jemand bist, der auch zu viel auf Chanboards rumhängt. Das werden die jetzt lernen müssen, dass das nicht ganz so. Und hier, Facebooks algorithmische und menschliche Reviewer scheinen nicht in der Lage zu sein, Kontext und Absicht des Benutzens dieser Worte herauszufinden. Ja, das sind halt auch nur Menschen oder Algorithmen. Willst du etwa sagen, der Algorithmus macht keine Unterschiede und erkennt Hass als Hass? Er kennt zumindest Worte, die auf seiner Liste stehen. Viel mehr passiert da ja nicht. Ja, das ist genau das, ne, was wir ja die ganze Zeit immer sagen, so, dass diese ganze Filterei halt eben nicht funktioniert. Weil wer will das alles schaffen? Wie willst du bei jedem... Wobei von Google hat ja auch jetzt in YouTube waren ja 75% ihrer gefleckten Videos, die demonetarisiert worden sind, waren ja auch mit einer AI gemacht. Also selten gucken da überhaupt Menschen noch drüber. Das habe ich jetzt gerade nochmal eingeblendet, weil ich es jetzt erst gesehen hatte. Das hat uns jemand im Chat geschickt hier. Mhm. Diversity produziert eine angstbesetzte intellektuelle Einfalt. Das ist sehr eine schön steile These. Sehr schön ausgedrückt, finde ich. Ja. Aber man merkt auch schon, dass der, dass auch hier der Autor schon auf Eierschalen geht. Halt. Meinst du auch in der Neuen Züricher, ja? Ich sag's mal wieder, Neue Züricher ist momentan echt fast das Beste an Zeitung, was ich kenne. Kann man echt so sagen. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo ich sagen würde, das ist besser. Geht halt wohl um den James D'Amore und dann wird erstmal hier wieder die ganze Geschichte erzählt, wie er sein Memo geschrieben hat und dass er rausgeflogen ist. Nüchtern betrachtet könnte man sagen, das ist zumindest diskussionswürdig. Der Google-Chef sah das anders. Für ihn hat der Programmierer schädliche Gender-Stereotype. Theaterdonner. Es wird dunkel am Himmel, Blitze verbreitet. Schädliche Gender-Stereotype. Harmful Opinions. Ja, wortwörtlich. Ja, das ist es. Wenn du das sowas denkst, dann sterben kleine Katzen. Kleine Katzinnen. Katzinnen. Ja, Sternchen. Aber der Typ war doch weiß. Wieso hat ihm sein Privileg nicht geholfen? Ich dachte, White Privilege is real. Ja, also sein Chef war schwarz und der hat ihn halt reclaimed. Ja. Keine Ahnung. Er hat immer seine Privilegien checken lassen. Aber das Gute ist ja, er ist ja quasi durch die Patriarchatsversicherung ist er ja gegen Jobverluste abgedichtet. Na, das heißt, er kriegt jetzt halt einfach von seiner Patriarchatsbereichsleitung kriegt er jetzt einen schönen vierstelligen Betrag jeden Monat, um das aufzufangen. Das ist halt so schön als weißer Mann. Ich finde das auch gut, wenn ich irgendwie Wir haben einen Artikel von Michael Lobo zum Thema verpasst. Das macht mich ja schon fast traurig. James D'Amore steckt in einem androzentrischen Weltbild fest, welches das Leben entlang männlicher Bedürfnisse und Fähigkeiten strukturiert. Scheißdrecks-Postmodernisten mit ihrem Drecks-Kulturmarxismus. Adorno-Kacke. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man in Zukunft das Leben der Menschen entlang weiblicher Bedürfnisse zentriert. Dann ist alles besser. Was ist das denn schon wieder für so eine Quatschaussage? Demjenigen unterstellen, sein Lebensweg oder seine Dingens, das steckt er anhand von einer männlichen Sichtweise ab. Und dann aber sagen, ja, der Feminismus ist dafür da, die Zukunft ist weiblich und so weiter und so fort. Naja. Ja, der phallogozentrische Weltsicht, die muss man angehen. Ja. Diversity, ob eingedeutscht oder als Vielfalt übersetzt, ist mehr als nur ein populärer Begriff. Es ist ein Wert sui generis, vergleichbar mit Gerechtigkeit. Ach du Kacke, nee. Ist es nicht. Okay. Ist es einfach das nicht. Das ist der Part, wo ich mich jetzt mal ausklinke. Es gibt echt einen deutschen Diversity-Tag, der mit DDT abgekürzt wird. Ich weiß nicht, ob die Jüngeren werden es nicht wissen. DDT war mal ein Insektenvernichtungsmittel, das heutzutage einen sehr schlechten Ruf hat, weil es viele Leute ungünstig beansprucht. Der Taxim hat sich übrigens gerade verabschiedet, falls es keiner von euch hat. Ja, Taxim muss los. Ne? Mach's gut, Taxim. Also ja, ich war gerade schon am Einpacken. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Und ciao. Ihr schafft das noch, den Rest. So ist es. Bis dann. Ciao. Im Jahr 2004 veröffentlichte der amerikanische Anthropologe Peter Wood ein Buch mit dem Titel Diversity, die Erfindung eines Konzepts. Der Professor der Boston University erklärt darin, wie sich der Begriff verändert hat und normativ aufgeladen wurde. Wood mahnt schon damals, dass die moderne Variante der Vielfalt auf den ersten Blick zwar grundsätzlich sympathisch wirke, in der Praxis aber das Gegenteil von dem bewirke, was sie anstrebt, ein respektvolles Miteinander, bei dem Äußerlichkeiten keine Rolle spielen. Schau an. Von 2004. Die Befürworter der Diversity argumentieren mit historisch erlittenem Unrecht. Wie kann man denn mit einem Unrecht argumentieren, dass man selber gar nicht, also... Ja, historisch halt. Gleiches gelte für Frauen im Berufsleben, weil sie jahrtausende lang unterdrückt worden sind. Ja, aber das ändert auch nichts dran, dass die Männer sie nicht unterdrückt haben, die jetzt heute gerade deswegen benachteiligt werden. Merkt ihr noch irgendwas? Erbsünde. Kommst mit der Schuld auf die Welt, einen Penis zu haben, und damit bist du für alles verantwortlich, was in den letzten 4000 Jahren in der Berufswelt Frauen Schlechtes geschehen ist. Top. Das ist eine Voraussetzung. Menschen sind alle, vor dem Gesetz sind alle gleich, my ass. Ja. Manche sind halt gleicher. Du Misogynist. Das finde ich auch gut hier. Das zweite Argument betrifft das sogenannte Garment, also den Stoff aus das Gewand, das die Gesellschaft zusammenhält, die ist durch die dauernde Betonung der Diversity aufzufransen. Und dann scheint das ein Bild von Martin Luther King zu sein. Nicht das Einende steht im Mittelpunkt, sondern das Trennende. Nicht die Individuen und ihr Geist und ihre Herzensbildung sind entscheidend, sondern die Gruppe und ihr in der Vergangenheit erlittenes Leid. Das ist das Rezept für den Untergang. Ja, das ist immer wichtig, wenn du Gewalt anstacheln willst, dass du die Leute erstmal dazu bringst, dass sie sich als Opfer fühlen. Das ist immer ganz wichtig. Und man tut dann aus einer proaktiven Selbstverteidigung heraus dann die anderen Gruppen angehen. Aber vorher muss erstmal das Opferdenken vorhanden sein. Und dann wird es interessant. Gender. Go, go, Gender Racer. Die Diversität ist ja nicht schön. Die Vielfalt, die sich Diversity nennt, hat eine was? Eine intellektuelle Einfalt ausgelöst. Mhm. Widerspruch ist nicht erwünscht. Ja. Googeln Sie mal von vorgestern, Mr. Damore. Das war ein sehr guter Artikel. ich habe, als ich den gelesen habe, mein Herz ist einfach aufgeblüht, weil, also, das im viel diskutierten Google-Manifest formulierte Frauenbild scheint rückständig, ist jedoch aktueller denn je. Zeit für eine Debatte über einen neuen Typus sozialverträglicher Mann. Vermutlich erinnern sich einige noch an zu kurze Daumen, der uns Frauen angeblich für eine Ausbildung zur Elektrikerin disqualifizierte. Jedenfalls wurde das Ende der 1970er Jahre behauptet. Diesen Unsinn glaubten wir unterdessen jedoch überwunden zu haben. Nun ist er wieder da. Ja, der Damore hat über Daumen geschrieben. Allerdings ist es diesmal nicht der zu kurze Daumen, sondern es sind die falschen, wie auch immer biologisch determinierten Präferenzen, die uns Frauen aus technischen Berufen und aus Leistungsfunktionen Unternehmen ausschließen. Ausschließen, echt, wirklich? Diese These verbreitet der 27-jährige James Damore, der beim Konzern Google als Systementwickler beschäftigt war. In seinem 10-seitigen Papier unter der Überschrift Googles ideologische Echokammer, wie Voreingenommenheit unser Denken über Diversität und Inklusion verklärt, das inzwischen unter dem Schlagwort Google Manifest weltweit Berühmtheit erlangte. Männer sind Ideen zugeneigt. Darin macht er sich seine Gedanken zum Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz. Er kam zu dem Schluss, dass es keine Diskriminierung sei, wenn in der IT-Branche primär Männer mit Ideen angestellt würden. Männer seien eher sachorientiert und Ideen zugeneigt. Dass diese Männer mit Ideen in erster Linie weiß sind, ist für ihn offensichtlich so selbstverständlich, dass er darauf gar nicht weiter eingeht. Stimmt vorher außer gar nicht. Das ist ja jetzt auch vollkommen eine Humbug. Von ihrer Seite. Ja. Ich war ja mal in Kalifornien da in dem Dings und ich habe auch einen kennengelernt, der bei Facebook gearbeitet hat im Marketing-Team und der hat halt eben auch gemeint, im Marketing-Team, da hast du halt so die europäischen Amerikaner und in dem Development-Team hast du halt lauter Inder und Russen. Also auch dieses Ding von wegen, dass die alle weiß sind, ist völliger Schwachsinn. Weil, selbst, wo war ich? Außer in einem Nebensatz, in dem er bekennt, ich glaube fest an die Unterschiedlichkeit von Geschlechtern und Rassen. Ach so, einer. Anmerkung: Einige Leser haben darauf hingewiesen, dass hier die Übersetzung nicht korrekt ist. Die Autorin ist der Auffassung, es wäre eine reine Augenwischerei anzunehmen, dass sich James Damore positiv auf die Vielfalt beziehe, um dann auf 10 Seiten genau jene Stereotypen zu bemühen, die sich hinter dem Begriff Gender verbergen und um sie als Erklärung anzuführen, dass Frauen für solche Jobs eben nicht geschaffen sind. Eine andere Übersetzung würde an seiner Intention nichts ändern. James Damore ist kein Anhänger einer inklusiven, pluralistischen, egalitären Gesellschaft. Also, die gute Frau hat ein Zitat erfunden und meinte danach, dass sie in der Lage ist, Gedanken lesen zu können und dass sie das nachher reininterpretiert haben wollen würde. Aber es stand halt so nicht da drin. Frauen sind seiner Ansicht nach eher an Menschen und sozialen Dingen interessiert als an beruflichen Karrieren und Statussymbolen. Diskriminieren und zwar den Männern gegenüber, deren psychischen Gesundheit andernfalls gefährdet sieht. Sei es, wenn nun etwa wegen der Quote Frauen beschäftigt würden, quasi gegen ihre biologische Bestimmung und vor allem der des Mannes, sich die Pfründe, sprich interessante, gut bezahlte Arbeitsplätze zu sichern, weil die linkslastigen Sozialwissenschaften das als Fortschritt propagierten. Wir Frauen sind nicht also nicht nur zu zart gebaut, sondern auch zu zart beseitet für die durch echte Kerle geprägte Arbeitswelt. Echte Kerle wie James Damore, Männer mit Vision und hart im Nehmen, die ihre gut bezahlten Domänen mit Zähnen und Klauen verteidigen. Gegen Eindringliche aller Art, vor allem aber gegen uns Frauen. Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass es biologische Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir müssen daran arbeiten, dass es das alles irgendwie umzupolen und ja, ich weiß gar nicht, ob wir das alles noch lesen sollten. Das geht auch 5 Seiten lang oder so, die Scheiße, wenn ich das hier richtig sehe. 6 Seiten sogar. Ja, die tut noch irgendwelche anderen Sachen erwähnen, die nichts mit dem Manifest zu tun hat. Geht nicht darauf ein, was in dem Manifest geschrieben worden ist, sondern schreibt sich einfach nur eine hysterische Tirade von Kulturmarxismus von der Seele. Sehr geil fand ich da unten noch irgendwie, wie war das? Dass Damore irgendwie seelische Qualen erleidet bei der Frauenförderung. Also so. Hier, genau. So richtiger Bullshit-Artikel mit erfundenen Zitaten und irgendwelchen als Meinung, als Fakten verkaufte Meinung. Ja, wo ist die Grundlage für diesen Satz? Wo hat er sich als echter Kerl bezeichnet oder gesagt, dass Frauenförderung ein Akt der seelischen Grausamkeit ist? Nirgendwo. Eben. Das Einzige, was hier klar wird, ist halt eben, dass die Schreiberin definitiv Vorurteile gegen Männer hat. Ja? Ich meine, wie anders willst du erklären, dass sie ihm gleich sofort unterstellt, dass er da sich als harter Kerl fühlt? Das ist doch so ein komm, vergiss es. Ja, in deren verdrehten Hirn ist das halt alles. Ja. Eine Verärgerung über die Kündigung tat Damore in ultrarechten Medien kund. Also bei Daily Stormer nehme ich an. Nee, war wahrscheinlich eher sowas wie Rebel Media, keine Ahnung. Nee, Jordan Peterson und den Molyneux, da ist er hingegangen, um sich interviewen zu lassen. Beim Molyneux? Ja. Ultrarecht. Molyneux ist schon, weißt du, aus dem rechten Spektrum, aber Jordan Peterson, sorry, keine Ahnung, ist lächerlich. Not an argument. Give me a dollary, du. Yeah. $1. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen zu dem Artikel. Im Grunde. Ja, und zwar, ja, Google Manifest, wie es so schön reißerisch bezeichnet wird, war ja im Endeffekt eigentlich nur, er hat halt quasi angeprangert, dass es da keine Meinungsvielfalt mehr gäbe, wegen dieser Diversität, die da halt hoch und heilig gehalten wird und man nicht kritisieren darf, und deswegen hat er eben seine Kritik mit Fakten untermauert, und sie macht halt jetzt quasi daraus, ja, das hat er quasi alles so in so einen bestimmten Kontext gesetzt, weil er Frauen hasst. Ja, also eigentlich so richtiger. Frei erfunden. Der Feminismus hat großen Fortschritt bei der Befreiung der Frauen von der Geschlechterrolle gemacht, aber Männer sind immer noch viel zu sehr an ihre Geschlechterrolle gebunden. Citation needed. Wenn wir als Gesellschaft Männern erlauben, weiblicher zu sein, dann wird die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern schrumpfen, obwohl vermutlich Männer den technischen Bereich und die Führungsebene für die traditionell weibliche Rolle verlassen würden. Ja gut, das stimmt ja auch soweit. Ja. Aber jeder zweite Absatz ist dasselbe. Hier jetzt wieder als Fazit, bla bla bla, ultra rückschrittlich, ultra rechte Medien, bla bla bla bla bla. Also da kommt auch nichts bei raus, irgendwie, bei dem Artikel. Nicht mehr als immer, alle paar Absätze mit der gleichen Mist wiederholen. Und die mit ihm aufstrebenden karrieregeilen Machertypen, Alter. Außerdem ist das nicht auch so ein feministisches Narrativ, dass ja eigentlich genau das ist, was er gerade gesagt hat, von wegen, ja, Männer leiden ja auch am Patriarchat, das scheint die Frau ja hier nicht so zu sehen. Das stimmt nur dann, wenn du, wenn die Person auf deiner Seite ist. Mhm. Also die müssen ja nicht logisch konsequent sein, weil das wird ja nur stören. Wichtig ist, dass man ein Opfer kennt und das hinrichtet und als rechts bezeichnet, wenn der Narrativ gestört wird durch wissenschaftliche Studien, wie in dem Manifest. Und dann kannst du die Logik komplett ausblenden und kannst einfach nur hysterisch argumentieren. Hauptsache, er ist schlecht. Ja, also Google ist nicht männlich und weiß, und das mit der Diversität haben wir ja gerade geklärt. Und die Linke, keine Ahnung, wahrscheinlich die Leute, für die ihr euch haltet. Männer auf der Flucht vor der Familie, ja, ganz bestimmt. Das ist das Hauptproblem. Die wollen das alle nicht, die wollen keine intakten Familien haben, wollen die alle nicht haben, aber sie sind trotzdem auch alle ultrarechts und so, sind die natürlich auch. Die Boyesien ist kein weibliches Karriereziel, meint ja auch niemand. Und neue Männer braucht das Land, neue Frauen auch. Hashtag Kulturmarxismus. Keine Ahnung. So viel dazu. Ich möchte in dem dritten Teil von dem Artikel beschwert es sich, dass die Linke nicht so gut mit Feministinnen kann. Und irgendwie hat das was mit dem Google-Manifest zu tun. Und ich denke mir so, okay, gut. Hier, manchmal drängt sich der Gedanke auf, gerade da nicht. Als die CDU schon lange eine Bundeskanzlerin stellte, konnte Gregor Gysi noch die Quotenfrau Sarah Wagenknecht neben ihm wegputschen. Was hat es mit dem Google Manifest zu tun? In linken Medien besetzt. Männlich, oh, weiß, auf, männlich, Macht, Herrschaft, männlich. Patriarchat, ja. In linken Medien besitzen, bis auf Ausnahmen, Männer die entscheidenden Posten. Bezahlte Jobs in linken Organisationen werden vorrangig an Männer vergeben. Frauen dürfen ehrenamtlich Kuchen backen und das Protokoll der Vorstandssitzung schreiben. Für die Linke in Hamburg machen zwei Frauen den Wahlkampf, damit ein Mann in den Bundestag einzieht. Ja, der Moore, ändere das mal mit deinem Google-Manifest. Ja. Weil in Hamburg, der Wahlkampf der Linke, das hast du in deinem Manifest nicht richtig erwähnt. Gehirn. Ja, genau. Also anderweitig, also bei mir in Hannover, da gucken mich gefühlt nur Frauen an. Ich glaube, die CDU hat im nördlichen Hannover einen Typen. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht. Denk mal, die Grünen werden wahrscheinlich wieder einen Typen haben. Aber ja, da kannst du genau das gleiche Ding in umgekehrt sagen. Da gibt es sicherlich auch genug Männer, die da die Plakate aufhängen und nicht die Frauen. Ja. So ein Schwachsinn, vor allem, ja genau, James Damour hier. Er hat ihm mal einen auf die Schulter gehauen und gesagt, hier, Gregor Gysi, Alter, denk da mal drüber nach. Ja, Gregor Gysi, Alter. Aber ich finde hier, die Sarah Wagenknecht als Quotenfrau zu betitulieren, ist aber auch ganz schön frauenfeindlich, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, gerade die Wagenknecht, die hat doch hier studiert und schreibt Bücher. Das ist voll cool. Ja, das habe ich auch letztens gehört von jemandem, der überzeugter Konkretleser ist. Dass die ja quasi, dass die ja rechts ist. Wahrscheinlich eine von diesen rechten. Die Sarah Wagenknecht, die regelmäßig Geld an Organisationen wie die Antifa spendet, ist rechts. Auf jeden Fall. Ja. Männer, insbesondere junge Männer, sind es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass eine Frau nicht einknickt. Mit der schönsten Selbstverständlichkeit erklären Mitte-20er wie D'Amour älteren gestandenen Frauen die Welt und wundern sich, wenn diese die anders sehen. Und wenn sie partout die Sicht der Jungspunde nicht übernehmen will, dann geht es unter die Gürtellinie. Toxic Masculinity par excellence. Ja, in seinem Manifest steht drin, dass wenn er über den Firmengang läuft und eine Frau sieht und er ruft, Bonita, pack deine Brüste aus, zieh dich bitte endlich aus, dass wenn sie das nicht macht, dass sie gefeuert werden soll. Das steht in dem guten Toxic Mann. Masculinity, ey. Geh sterben, ey. Ohne Scheiß. Toxic Masculinity. Ja. Das war diese Dame hat sich ein Fake-Profil gemacht und mit irgendwelchen Nazis gequatscht oder, ja, keine Ahnung, also Menschen, die sie meint, dass sie Nazis sind und da Informationen über die gesammelt, damit sie sie an die Behörden weiterleiten kann. Ganz tolle Person. Ha. Riesenheld. Und sie beteuert, dass sie die nicht angeheizt habe. Und ja, ist ja auch wieder so ein Feminismus-Kram, ne, also um herauszufinden, wie die misogyne Rechtsaußenszene tickt. Ja, das ist ja wahnsinnig, ist ja, was soll ich jetzt groß dazu sagen? Mhm. Also, ich meine, okay, gut. Ne, auch so viel zum Thema, so von wegen, ja, die Leute können das ja alle nicht aushalten, so der ganze Hass im Netz, die kriegen es einfach, sie können es nicht aushalten, es muss weggemacht werden, so, ne? Aber die hier selber ein Konto machen, den Kram auch noch suchen und, ne, hier, guck mal, wie toll ich bin, das funktioniert dann wieder. Das ist wieder überhaupt kein Problem, so. Also ich meine, Mitleid hätte jetzt zu grenzen, aber ich finde, es hat schon Denunziantendimension, ja. Also da extra die Leute anschreiben, denen Infos aus der Nase ziehen, damit du die, weiß ich nicht, wenn sie strafbar sind, an die Bullen weitergeben kannst. Da wäre mir meine Lebenszeit viel zu kostbar für. Und ja, vor allen Dingen, ne, auf welcher Schule war die Frau, um irgendwie Beamten, Polizeilaufbahn irgendwie anzustreben oder so? Auf keiner, ne? Also, aber, ja, da muss man unbedingt seine Lebenszeit. Aber darf jeder mal ein bisschen Privatpolizei spielen oder Detektiv so, ne? Es spricht ja nichts dagegen, weil bringt es ja nicht in Gefahr und keine Ahnung. Ist ja auch gar nicht invasiv oder so, ne? Keine Ahnung. Okay, gut, ja. Vor allem die Leute, was wurde aus den Anzeigen? Gute Frage. Stand das hier? Weiß gar nicht mehr. Meist erfolgreich. Man lang gezielt nach Vorgehen zu suchen, hält die Dame jedoch für mäßig sinnvoll, ja. Ja gut, Eigenauskunft, ne? Bei den allermeisten Anzeigen bekommen wir recht, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich frage mich auch überhaupt, wer dann da der Geschädigte ist überhaupt. Jetzt ist es jedoch nicht, dass möglichst viele Leute bestraft würden, sondern die Leute sollen verstehen, dass man sich auch online anständig benehmen soll. Entweder du benimmst dich online anständig oder sonst. Ja vor allen Dingen, wer ist überhaupt der Geschädigte? Oder sonst redest du vielleicht mit irgendjemandem? Wenn die Leute das überhaupt gar nicht mitkriegen, was da irgendwie läuft, ne? So, wem tut denn das überhaupt weh? Wer hat denn da überhaupt das Problem? Ja. Na gut, ich meine, in Deutschland gibt es ja auch viele Sachen, die da halt eben per se nicht machen darfst, was weiß ich, verbotene Symbole zeigen oder, weiß ich, Hitlergrußen, solche Geschichten, ne, und keine Ahnung, wenn die das dann halt zum Beispiel in so einem öffentlichen Raum wie so einer wie Facebook machen, dann ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das auch einfach ohne, dass da jemand sich in den Gefühl verletzt vorkommt, zur Anzeige bringen kann, ja. Ja, und dazu passend haben wir Wenn keiner dadurch geschädigt ist und du machst es trotzdem, ist es schon irgendwo Arschlochverhalten. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, hier haben wir jetzt quasi so ein Pendant aus Deutschland für den Kram. Und wenn ich das hier schon lese, die Welt wird besser. Ne, also wenn die Leute Wenn Leute öffentlich öffentlich ausgestellt werden. losgestellt werden, ja, das meint die Ja, Jennifer aber Jacquet. die wird vielleicht besser, aber bestimmt nicht für die Leute, die bloßgestellt werden. Vor allem, ne, ich meine, wir haben es ja wieder an Charlotte gesehen, dass dann halt da auch als Kollateralschaden Unbeteiligte, beziehungsweise keine Nazis waren es ja, unbeteiligt will ich jetzt mal nicht behaupten, aber dass die da gedoxt wurden und so, ja, und das hat natürlich für die auch so ein Fallout, ne? Die Familien kriegen das mit und so, ja. Im privaten Umfeld geht es dann ab. Also, das würde ich jetzt so nicht einfach mal stehen lassen, sondern auch sagen, irgendwie, ja, Leute, wenn ihr die falschen Leute fertig macht, ja, die nehmen sich einen Strick, ja. Ja. Dieses Arschlochverhalten überall dazu aufzufordern, ne, das kotzt mich an, echt, ja. Ja, auf jeden Fall konkret nochmal zu dem Kram, was du ja, also von wegen bla bla bla, Normen einhalten, die keinen Gesetzscharakter haben. Mit anderen Worten, ne, Leute zu bestrafen für Dinge, die nicht illegal sind. Trump ist dafür ein gutes Beispiel. Er verändert und ignoriert die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die ungeschriebenen Regeln, die irgendwie meint, dass es die gibt, die wohl kein anderer amerikanischer Präsident vor ihm. Denken Sie an seine Weigerung, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Ja, wo er dann wohl nicht zu Ah, verpflichtet genau. wäre, weil ansonsten hätte er es ja machen müssen. Es gibt kein Sanktionsinstrument, das ihn dazu zwingen könnte. Ja, weil es wahrscheinlich nicht illegal ist, ne? Weil es einfach so ein Ding ist, was die Leute halt gemacht haben bisher. Und er hat halt gesagt, nee, ich brauche das nicht, ich mache das nicht. Kann man von halten, was man will. Ne? Ich finde es auch relativ dubios dann. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob ich den dann wählen würde, wenn ich da jetzt die Wahl gehabt hätte. Aber die Überlegung kann man sich ja machen. Aber das hier so hinzustellen und ja auch von Gesetzcharakter zu reden, so nach dem Motto, wenn das dumme Gesetz das halt nicht hergibt, dann müssen wir das halt selber schaffen irgendwie. Den Zwang. Was für ein Wahnsinn. Ja, es gibt ja auch, also ich meine, ist ja nicht so, dass wir das nicht gemacht hätten in Deutschland auch mit diesem Public Shaming. Das letzte Mal, glaube ich, zwischen irgendwie ein paar 30 und 45 hatte das große. Warum suchen die immer nach Nazi-Methoden, die sie neu beleben können für ihre Sachen? Das sind jetzt Also da hatten Amerika-Methoden und wir das sind genau jetzt keine das, Leute, die Nazi-Methoden, halt ja. nicht den sozialen Normen gefolgt sind, haben ein Schild um den Hals bekommen und sind als schlechtes Beispiel hingestellt worden. Aber war das gut? Hat das was gebracht? Er stellt beinahe stolz zur Schau, dass er für diese Art von sozialen Normen unzugänglich ist. Bislang ja auch mit Erfolg. Die Widerwärtigkeiten, die er in dem Wahlkampf geleakten Video über Frauen gesagt hat, hätten unter 100 Politikern wohl die Karriere von 99 beendet. But sometimes you have to grab life by the pussy. Ja. Ja, und dann meinst du dann jetzt hier irgendwie, dass ich hier was scanne, was ja auch stimmt, so, ne? Früher, da war das möglich halt, die Leute da irgendwie, deswegen hat es ja dann auch jetzt bei Homosexualität diese Pride-Geschichten dann halt gegeben, die hatten ja mal ihren Sinn. Und jetzt hat sich das ganze Ding halt eben gedreht, wie sie ja hier auch richtig meint. Ja, meinetwegen halt, ne? Aber das heißt ja jetzt trotzdem nicht, dass man irgendwie jetzt losrennen muss und das ist halt diese Bewegung hat sich ja organisch ergeben und fertig so. Und also wo ist da jetzt irgendwie der Zwang, da irgendwie wieder jetzt so Astroturfing-mäßig irgendwie von oben herab da jetzt irgendwie wieder das ungeschriebene Recht regnen zu lassen, ne? Und da unten verwebt sie es jetzt ganz schnell mal mit Steuerhinterziehung. Das ist doch ganz toll, die Leute Damit haben Steuern fehlt. hinterzogen, dann macht man Public Shaming. Dass Steuerhinterziehung aber was ganz anderes ist, als zu sagen, keine Ahnung, ich möchte keine Moschee in meinem Wohnviertel, das fällt dabei ein bisschen unter den Tisch. Das eine ist eine Straftat, das andere ist eine Meinungsäußerung. Und sie möchte gerne für beides die soziale Prangernummer. Ja, wenn die Rede davon ist, dass die Gesellschaft spaltet, heißt das auch, dass sie nicht mehr auf Normen einigen kann und damit auf Dinge, die für die man eigentlich sich eigentlich schämen sollte, ja, da kann man sich nie drauf einigen. Wer kann sich darauf schon drauf einigen? Es kann sich auch die Leute nicht drauf einigen über Sachen, vor denen sie sich ekeln oder sonst wie was. Da einigt man sich nicht drauf. Das ist individuell. Das ist aus den Menschen selber raus. Da fehlt die soziale Kontrolle, ja. Zu Befehl. Der Blockwart hat seine Runde noch nicht gemacht. Was ist denn da los? Ja. Gute Nacht, Mond. Mach's gut. Blub, okay. Ja. Sollte man Nazis doxen? Sollte man keine Nazis doxen? Es ist so ähnlich wie mit Nazis boxen. Sollte man überhaupt Leuten was antun, was man nicht selber angetan haben will? Ja, und vor allen Dingen auf der Republika und so wird uns ja andauernd dieses Wort Doxing erklärt. Ne? Das wird uns ja ständig erklärt als diese böse Nazi-Taktik, die da angeblich ja, bei GamerGate gemacht wurde und so. Aber wenn es die Richtigen trifft, weißt du, dann ist ja das schon verhandelbar und so. Also. Ja, aber der Artikel geht schon auch darauf ein, dass es halt auch zur Missidentifizierung kommt und dass es halt scheiße ist, wenn du jemanden halt denunzierst und dann das sich am Ende sogar noch herausstellen, dass du sogar Bullshit geredet hast. Also. Wow. Keine Ahnung. Ja, das hatten wir vorhin schon angesprochen im Daily Stormer. Wenn eine Firma, die so groß ist wie Google, anfängt, sowas nach Gutdünken umzusetzen, da kann einem eigentlich nur Angst und Bange werden, was das für freie Rede bedeutet, weil ich weiß nicht, irgendwann ist es dann Kritik an Zentralbankpolitik oder so, die halt rausgenommen wird. Also frei redetest du damit schützen, dass du Rede unterstützt, mit der du überhaupt nicht übereinstimmst. Und The Daily Stormer ist da gerade ein ziemlich gutes Beispiel zu, weil es halt einfach Neonazi-Edgelords sind. Und ja, aber einfach nur diese Praktik, dass das so gemacht wird von GoDaddy, von Google, von Cloudflare, ist scheiße. Und die haben es ja dann auch in Russland probiert mit .ru und dort sind sie auch rausgeflogen. Und da denke ich mal auch, ja, keine Ahnung. Dann als nächstes nehmen wir WikiLeaks raus oder was. So, ich finde das halt scheiße. Ist halt nicht gut für die Meinungsfreiheit. Also gar nicht. Ja, for violating our terms of service. Und da muss man halt auch mal sagen, terms of service sind halt auch keine Gesetze, ne? Gerade wenn du eine Firma bist, die so scheiße groß ist. Also. Nein, weißt du, violating our terms of service, wenn das mal ein Supermarkt sagt, ist es dann immer noch, ein privates Unternehmen kann machen, was es will. Also weißt du, Stromanbieter, die können ja auch sagen, wollen wir nicht. Also, die Firma hat so ein Recht, sowas zu tun. Oder Rewe, Lidl, Aldi. Ja, das ist ganz lustig. Also hier wollte eine Dame ein Interview machen mit James Despero alias Ed Grimacho oder Grimacho auf YouTube. Longtime Gamergate Kollege von uns sozusagen. Der auch schon lange Videos zu dem Thema macht und sich immer wieder zu Wort meldet. Die Dame wollte ihn also interviewen, weil er ein Buch rausbringt zu Gamergate, Inside Gamergate. Ja, und Google hat ihren Strike oder YouTube hat ihren Strike verpasst. Der Witz ist aber, weil das halt gegen die Community Guidelines wäre, der Witz ist, diesen Strike hat sie bekommen, bevor sie das Video gemacht hat. Pre-Crime. Für den Pre-Hate Speech Crime. Ja, ist es Pre-Crime oder Thought-Crime, hat jemand auf Reddit gefragt. Es ist beides. Und ich meine, der Grimacho ist keiner von den radikalen Hasspredigern oder so. die angeblich bei Gamergate rumgelaufen sind. Der Grimaccio ist ein sehr dialogbereiter und auch immer, der ist auch immer bereit, beide Seiten zu sehen und so. Also gerade bei dem dann jemandem vorab das Video zu streichen, finde ich schon ziemlich lächerlich von YouTube. Ja, und hier, das ist auch nochmal der Gamergate-Bereich im Endeffekt. Wolfenstein 2 muss einen schmerzhaft realistischen Blick auf amerikanischen Rassismus werfen, um Erfolg zu haben. Also das glaube ich schon mal nicht. Ne? Wolfenstein 2 muss ordentlich Rums und Peng und gute Grafik und ordentliches Geballer auf Nazis. Dann hat das schon Erfolg, dann machen wir uns mal keine Sorgen. Dass überhaupt die Idee, ein Ego-Shooter müsse sich mit irgendwelchen politischen Nebendingern befassen. Das kann man machen, wenn man will, wie in Spec Ops The Line. Das kann man aber auch einfach lassen. Und man kann einfach einen schönen Alternative History Shooter bauen, der den Leuten Spaß macht und wo man fröhlich auf die Leute schießen kann, weil es sind ja Nazis. Aber ja, wir kennen das ja, dass der New Games Journalism sieht es natürlich anders. Oh ja, und hier ist noch ein Grund dafür, warum die Alt-Right so stark ist im Moment. Das ist nämlich der, wie alt ist der Film? 10 Jahre? 10 Jahre alter Kinofilm namens 300. Was? Ich erinnere mich noch damals dran, wie sich damals die Iraner beschwert haben. Das sei ein rassistischer Film. Viele andere Leute haben gesagt, der ist faschistisch, der Film, weil er halt die Spartaner so dargestellt hat, wie sie gesellschaftlich waren. Die waren relativ knallhart faschistisch teilweise in manchen Bereichen, also Euthanasie etc. pp. Landlose, rechtlose Sklaven und so weiter und so fort. Also das sind sicher keine netten Leute gewesen, aber dass dieser Film es geschafft hat, die Alt-Right hervorzubringen, finde ich einen interessanten Ansatz. Aber ich glaube halt nicht, dass da so viel dran ist. Es geht halt darum, dass zum Beispiel diese Orgien-Szene bei den Persern, die sei ja, würde die Heteronormativität in Frage stellen, und das hätte ja eh bei den Persern viel interessanter ausgesehen als bei den Spartanern. Also völlig hirnloser Artikel. Apropos hirnlos. Ja, und hier haben wir zwei echte Koryphäen. Ich habe die Woche viel Gamergate-Kram angeschleppt. Zwei echte Koryphäen, die sich über den Aufstieg der Alt-Right nach Gamergate unterhalten. Und zwar Amanda Marcotte von Salon und Lori Penny. Also von allen Menschen auf der Welt. Warum sind das gerade diese beiden, die man diskutieren lassen muss? Und man muss das auch nicht lesen, aber wenn man hier schon nur Bitch Doctrine, Identity Politics, White Identity Politics, das reicht eigentlich schon, dann kann man sich den Artikel eigentlich auch schon selber schreiben, der besteht aus viel und ähnlichem. Ja. Wir tun ihn in die Quellen, aber wir tun ihn uns nicht an. Reminder, dass Salon seine Miete nicht bezahlen kann. Sehr gut. Ah, und hier, da habe ich mich echt gefreut, da war ein Kongress von intelligenten Menschen, die zusammengekommen sind, um transhumanistische Konzepte zu besprechen, wie man Menschen züchten kann, die dem normalen Menschen überlegen sind, und die wollen so Sachen wie Untreue ausmerzen und dass man weniger Gewalt bereit ist, dass man schneller rennen kann und so Sachen. Und die hatten da einen Kongress und die haben darüber gesprochen, was denn Gen-Editing der Menschheit so bringen kann an transhumanistischen Supermenschen. Weißt, endlich wird der Übermensch Realität und wow, endlich mal gute Nachrichten bei uns. Ja, weißt du, endlich mal was Positives. Neulich hatten wir ja auch die. Kannst du mir meine Gamma-Strahlen abholen? Ja. Smash! Und ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass eigentlich ein Menschen ein Stück weit die Imperfektion auch auszeichnet. Dass der Mensch eben nicht wie eine Maschine komplett kalkuliert und gut durchdacht alles macht, sondern dass er halt Fehler hat und dadurch menschlich ist und nicht, dass die Schönheit des Menschen darin liegt, dass er möglichst perfekt zu sein hat. Und ich finde einfach so diese ganze Debatte um das Gen-Editing finde ich halt schon irgendwo mega spooky einfach, weil egal, ob du das jetzt durchbekommst oder nicht, dass du das gesetzlich zum Beispiel verbieten würdest, das würde irgendwo in der Illegalität würde das trotzdem stattfinden. Und wir sind wissenschaftlich jetzt irgendwann so weit, dass wir halt wirklich Menschen stark verändern können, dass wir wesentlich stärker sind oder wesentlich intelligenter. Und wo das hinführen wird, das einfach nur, ich weiß nicht, liest sich wie eine Science-Fiction-Story, aber wenn du dann halt siehst, da sind die Leute, da haben sie ihren Kongress, da haben sie sich getroffen, drüber gesprochen, was man denn so machen kann, das ist irgendwie, weißt du, warum Sci-Fi-Movies schauen, wenn du nur dir die Gruppen angucken kannst, so, das, ich weiß nicht, so. Ja, so. Weil es in Sci-Fi-Movies wenigstens immer einen gibt, der mit der Knifte losgeht und so böse Leute umlegt. Ja, das stimmt. Das würde ich auch tun, wenn ich mal Mann für einen Tag wäre. Hey, Vasquez, hat dich schon mal jemand für einen Mann gehalten? Nee, und dich? Ja, es gab wieder mal einen Hashtag. Das ist ja schon lange eigentlich nichts mehr passiert an dieser tollen Aktivismus-Hashtag-Front. Das muss man ihn aber auch mal hoch ankreiden. Weil wir hatten ja eine Zeit lang so, dass wir jede Woche einen neuen Hashtag hatten. Und jetzt hat es eine ganze Weile gedauert, bis wieder so ein kulturmarxistischer Müll in unsere Timelines gespült worden ist. Also nicht schlecht. Muss ich schon sagen, so. Ja, das war eine Geschichte, wo sich irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich habe den Anfangstweet, der ist glaube ich hier auch verlinkt, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber gut. Und natürlich kamen gleich so Sachen wie hier, aber ich werde doch beim Bewerbungsgespräch immer nach Kindern gefragt, weil diese Leute ja für alleinerziehende Väter können die nicht mitdenken, da sind die zu doof für, dass die gleichen Probleme haben. Zu allen Panels, Workshops und Diskussionsrunden eingeladen werden und nicht, um über die männliche Sicht zu reden. Tut mir leid, Anja, ich bin noch nie zu Panels, Workshops oder Diskussionsrunden eingeladen worden, ja, außer sonntags und für das, die Verrückten. Und das, ich meine, das mit der weiblichen Sicht, das verlangt ihr doch die ganze Zeit. Da haben wir ja hier auch Leute in unseren Kommentaren, die uns bei allen möglichen Videos schreiben, so, ja, da fehlt die weibliche Sicht oder so. Das sind ja nicht wir, die so rumrennen und das irgendwie wollen. Einmal als krasser Hengst statt als Schlampe gelten, weil man im Leben mehr als einen Sexualpartner hatte. Ja. Ich weiß nicht. Also Leute, die sehr viele Geschlechtspartner haben, werden auch bei Männern nicht so positiv gesehen. Aber ja. Und jetzt geht's hier, das ist eigentlich das Beste, mein Mehrlohn mit den Kolleginnen teilen. Arbeitsmails schreiben und freundliche Antworten kriegen. Warum kann man das als Frau nicht? Sind die Titten im Weg? Wahrscheinlich. Im Stehen pinkeln. Mach doch. Mach. Also ich wette, da die sagen, was ich denke. Ja, da hast du ein Riesenproblem mit. Da haben die Frauen auf jeden Fall ein Riesenproblem mit. Und die Männer nie. Die Männer machen das immer. Andere Männer in der Bahn darauf aufmerksam machen, wie viel Platz sie einnehmen. Und danach, wer besucht mich dann im Krankenhaus, wenn ich was bei den Falschen mache? Naja. Fremde um Hilfe bitten. In welcher Welt leben die eigentlich? Männer ungern, das stimmt schon. Mir einen runterholen. Mit einer Frau Sex haben. Mit einem Mann Sex haben. Mir High Heels kaufen und mich dabei von einer Frau beraten lassen. Warum? Warum sollen meine Nägel bunt, Lucky? Oh mein Gott. Haben sie die Trollsweets auch mit reingenommen oder was? Saufen und einen kleinen oder keinen Kater haben. Seid ihr doof? Natürlich haben Männer auch Kater. Nein, verrat es denen doch nicht. Männer kriegen keinen Kater. Immer Ibuprofen und Tampons für weibliche Mitmenschen dabei haben. Warum haben die auch immer ein Bier für mich in der Handtasche? Nein, habe ich mir gedacht. Den Rasierer wegschmeißen, weil du auf Bärte stehst? Oder auf Reisen nur noch Couchsurfen und trampen, ohne vorsichtig sein zu müssen, weil noch nie ein Mann irgendwie abgestochen oder abgezogen oder irgendwas worden ist. mit dem Penis wackeln. Das fand ich auch faszinierend, wie viele Tweets unter dem Text sich um Penispropeller gedreht haben. gedreht. Aber also ich finde das jetzt gar nicht, also ich mache das nicht so oft, den Penispropeller, dass ich jetzt sagen würde, das definiert für mich mein Mannsein, dass ich einen Penispropeller machen kann. Und die Damen vergessen auch, dass man dafür nicht einfach nur ein Mann sein muss, sondern man muss dann auch entsprechend ausgestattet sein. Das ist dieses Privileg halt einfach, ne? Jetzt haben wir es endlich gefunden. Penispropeller. Penispropeller-Privileg. Jetzt ist es entdeckt. Und hier bei dem Weltraumwaffen habt ihr es zuerst gehört. Den Anfang für das Hashtag machte eine Frage von Sophie Passmann. Flirten kann ich. Ist das denn wirklich eine Frage? Man müsste sich weniger was Gedanken um Selbstverteidigung. Mann für einen Tag nachts nach Hause laufen ohne Pfefferspray in der Faust. Ja, war ja auch. Männer nicht öfter die Opfer von Gewaltstraftaten sind. Ja, da ist wieder das Panel, Stingsbums. Die Anna Argigian, oder wie sie heißt, ist übrigens auch bei entweder BuzzFeed oder sonst irgendeinem anderen Medienkrebs. Also ist auch wieder mal schön Inzucht hier. Nicht immer die Abseitsregel erklären müssen. Oder hier, das fand ich auch gut, von älteren Männern im Beruf nicht mit ach Mädchen abgewertet zu werden. Ja, oder nicht von überhaupt, als wenn Männer nicht ach Junge zu hören bekommen würden, wenn sie sich versuchen, irgendwo durchzusetzen. Ja. Oh. Ja, im Stehen. Ja, und vor allen Dingen überhaupt ernst genommen werden. Also ich wüsste nicht, welche Webseite irgendwelche Tweets von Männern abdruckt. Einfach irgendwelche Tweets, wo sie rumpaulen, dass irgendwas doof ist. Also höchstens vielleicht mit dem Zusatz so, hier guckt euch mal diese Heulbabys an oder so. Oder diese Rassisten oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall nicht mit, hier, guck mal dieses wichtige Anliegen, ein Tweet. Im Büro rülpsen, ohne einen dummen Spruch gehört zu hören und gefeiert zu werden. Ich weiß nicht, von welchen Sachen die Leute träumen, aber gut. Frauen küssen können, ohne schief angestarrt zu werden. Gehaltsverhandlungen führen, breitbeinig, was ich auch, also das würde ich für einen der besten Tweets unter dem Tag nominieren, weil man das so schön interpretieren kann. Ich glaube, dazu passt das hier ganz gut. Warum argumentieren SPD-Kandidaten mit unbereinigten Gender Pay Gaps? Als Wähler macht mich das wütend. Als sowieso schon komplett enttäuschter hilft es auch nichts mehr. Oh, 21%. Ich glaube, der hat auch zu viel Prozent in seinem Leben. Ja. Aber interessanterweise ist das ja ungefähr das, was die SPD holen wird bei der Wahl. Vielleicht auch nur 19. Ja, ist die Frage. Aber er hat ja schon angekündigt, ist ihm scheißegal, er bleibt trotzdem Partei. Wahlzampano. Jo, klar, warum nicht? Ist doch egal. Ja, und dieses Ding, das hat uns der Taxim geschickt, jetzt ist er natürlich schon weg, aber ja, ist eigentlich relativ eindeutig. Also hier ist Bento bei Facebook und die meinen ja, das ist doch mal eine vernünftige Idee, über ein Friseur in Kanada sagt, Frauen und Männer sollten den gleichen Preis zahlen. Seine Arbeit wird nach Zeit und Produkten berechnet und nicht nach Geschlecht, was halt überall so ist. Also diese komischen Pink-Tags, auf die sich das bezieht, ist halt vollkommener Bullshit. Und ja, das ist natürlich hier der Archivlink, wo die Kommentare nicht drunter stehen, aber in den Kommentaren gibt es auf jeden Fall eine, die meint so, ich bin Friseurin, ich rechne euch das mal vor. Und dann meint sie halt so von wegen so, ich kriege so und so viele Frauen in der und der Zeit zu dem und dem Preis und so viele Männer, es sind halt mehr Männer, aber die bezahlen weniger und im Endeffekt läuft es halt auf selbe hinaus, so bei beiden, wenn man jetzt nur die reine Arbeitszeit nimmt. Aber wenn du halt diese ganzen Artikel halt noch mit reinrechnest und irgendwelche Beratungen und weiß der Teufel nicht was, dann wird es halt wieder mehr, weil halt Männer, die gehen zum Friseur und die wollen ihre Haare schnell geschnitten haben und wollen wieder weg. Und Frauen wollen halt da irgendwie gepampert werden und sich einen schönen Tag machen. Und das ist halt der Grund, warum die Werbezahlen. Und das ist auch geil, hier diese ja. Eine von denen einzublenden, die halt zu den 2% oder so gehören, die den gleichen Preis zahlen könnten wie ein Mann. So, ja. Wo auch dann mal kurz die Rasiermaschine drüber geht. Aber das weiß ich nicht, weil ich glaube, die hat auch nicht so helle Haare. Also die sind mit Sicherheit gefärbt. Das siehst du ja auch an den Augenbrauen. Und von daher denke ich mal nicht, dass das bei der auch so schnell gehen wird. Das Schneiden vielleicht, aber... Ja. Der Imperator Furiosa-Look. Ja, genau. Okay. Was war mit diesem Weltartikel, Ewe, den du noch bei Twitter reingetan hast? Ist der gut? Wollen wir den noch angucken? Warte. Der war vorhin im Chat. We should all be feminists. Sagt Annette Weber. In einer kleinen Gesellschaftsschicht ist die Traditionsemanzipation noch ein bedeutendes Thema. Gleichberechtigung erkämpfen sich Frauen mit ihren eigenen Waffen und nicht mit jenen aus der Männerwelt. Eine Brüskierung. Ja. Ja, es geht hier um dieses T-Shirt von Dior, auf dem steht We should all be feminists und das kostet 550 Euro. Was? Oh Gott, wie krank. Warte, was? We should all be feminists kostet 550 Euro. Ja. Was? Oh Mensch, wir sind so dumm. Das begehrteste T-Shirt der Welt, das mag ich auch bei dir vielleicht. Ah, 550 bei reichen Bourgeois-Frauen ist das vielleicht das begehrteste T-Shirt der Welt. Ja. Ausverkauft. 300 Stück. Aber da merkst du halt auch wieder, wie Feminismus so ein übertriebener Marketing so ein Marketingkonzept ist. Ich fühle mich dabei auch noch wohl, wenn ich das kaufe und es kostet etwas mehr, aber es steht ja für einen guten Zweck und ich kann damit mein Neid gegenüber noch erfolgreicheren Leuten rechtfertigen. Die haben Privilegien, ich habe zwar auch das Geld, mir das zu kaufen, aber ich bin Feministin, ich trage das Shirt, ich zahle dafür 550 Euro. Alter Schwede, ist das geil. Vor allem, oh mein Gott, männliche Chefredakteure. Weil ja auch die Chefredakteure so viel Einfluss haben auf das, was da irgendwie alles passiert. Und nicht nur den ganzen Tag irgendwelchen Verwaltungsscheiß oder was der Geier nicht was haben. Das Appeasement-Shirt. Das Thema Gleichberechtigung führt noch immer zu ebenso vorhersehbarem wie reflexartigem Getöse von gutmeinenden Bündnis 90 Frauen, die sehr gut Kontakt zur Lebensrealität von jungen internationalen Goldgräberfrauen haben. Oh Gott. Oder irgendwann in letzter Zeit mal moderne Musik hörten. Gentleman charmant nimmt das Sektglas in die Hand. Schenkt ihr an den Sekt extravagant? Was? Langes schwarzes Haar, ihre Lippen sind gespritzt. Guck, wir nehmen sie mit und geben ihr zu dritt. Gott. Verbieten. Das ist alles hier. Also, ich glaube, sie zögert nicht lang. Also, das ist ganz klar, dass hier kein Konsent vorliegt. Ne? Also, kann er nicht. Warum steigt da keiner auf die Barrikaden? Ja, das hast du gerade oben drüber geschrieben. Unterschicht, schon klar. Ich meine, willst du es verbieten oder was? Damit das die Kinder noch toller finden. Das ist wie mit dem Schwuchtel auf den Schulhof rufen. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Verbiet's. Auf Amazon gibt es 600 Suchergebnisse für Mädchennagellack. Ja. Warum wohl? Und? Die sogenannte Miss Sachsen starb jüngst an Magersucht. Oh ja, mein Gott. Berufsrisiko. Die sogenannte, die wahre Miss Sachsen war eine ganz andere. Die neue Generation Frau, sie lässt sich beim Geschlechterduell nicht auf die Waffen der Männer ein. Aggression und Intelligenz, so 70er Jahre, oh mein Gott. Das finde ich gut, die deutsche Frau-Emanzipation, sagt sie immer. Und erklärt dann, wie raffiniert russische Frauen ihre Männer führen würden. Nee, das ist ja eh immer das, was ich immer schon sage, wenn mir gesagt wird, dass Frauen irgendwie im häuslichen Bereich nicht so viel Macht hätten wie Männer. Ihr seid doch alle doof. Natürlich haben Frauen Macht, einfach weil sie selber auch Instrumente haben, die sie einsetzen können, Druck machen können oder wegnehmen können, je nachdem, wie sie wollen. Natürlich kann man damit auch Leute führen in der Beziehung. Natürlich machen das auch Frauen. Ja, ihre Autorin war mal Chefredakteurin der Modezeitschrift InStyle. Wahnsinn. Ja, aber wenn ihr eurer Frau was Schönes zu Weihnachten schenken wollt, kauft ihr dieses T-Shirt für 550 Euro. Ja, das gibt's wohl nicht mehr. Noch in Moskau müsst ihr da halt nochmal schnell hin jetsetten. Ja, das ist ja mit Privatjet nicht glaube, so weit. Also wir haben, glaube ich, bei uns, ne, also bei den Weltraumwaffenzuschauern, da gibt's, glaube ich, schon so ein paar Jetsetter. Ich glaube schon, ja. Ich frage mich, warum die auch Chefredakteurin bei der Modezeitschrift InStyle war und nicht bei der Fachzeitschrift für Hochseefischerei oder Tiefseebohrung. Ich weiß gar nicht. Weißt du, ich verstehe es einfach nicht. Ich komme nicht fit. So, keine Ahnung. Vielleicht können wir ja den hier August R. Finger drauf ansetzen. Der ist ja in der Beauty- und Fashion-Szene voll bewandert. Der kann uns weiterhelfen. Ja. Ja, damit ist es ausgeblendet. Das waren die Weltraumaffen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Lasst euch nicht gendern und so. Einmal noch im August und dann ist Herbst. Viel Spaß. Ciao, Leute.